In der folgenden Aufzeichnung wurden Audio- und Videobeispiele entfernt. An ihrer Stelle ist ein entsprechender Hinweis zu hören. Diskussionsbeiträge aus dem Publikum wurden ohne Hinweis entfernt. Okay. Okay, also, warum bin ich hier? Ich habe Gender Studies und Germanistische Linguistik an der HU studiert und auch irgendwie abgeschlossen und habe ein sehr schönes Seminar besucht zum Thema Subkulturen und genderrelevante Analysen und habe beschlossen, mir mal meine eigene Subkultur, also ich bin seit 10 Jahren in der Berliner Hip-Hop-Szene aktiv, mehr oder weniger in unterschiedlichen Formen, und habe beschlossen, mir meine eigene Subkultur mal anzugucken in Hinsicht auf die Frage, wie verhält sich Homophobie einerseits auf der Produzentin, andererseits auf der Rezipientin-Seite, und habe Songs analysiert und habe mir Internetforen angeguckt. Und genau, die Hausarbeit war ganz, ganz gut gelaufen. Die wurde dann über so eine Veröffentlichungsreihe des Zentrums für transdisziplinäre Geschlechterstudien nochmal ein bisschen breiter veröffentlicht. Und dann gab es irgendwann die Anfrage auch von einem Festival, hier, pass auf, wir haben keinen Bock, das zu lesen, erzähl uns das doch mal. Und daraus ist dieser Vortrag entstanden, mit dem ich jetzt seit etwas über einem Jahr unterwegs bin. Der hat sich nochmal ein bisschen verändert, weil auch ein Rapper-Kollege von mir noch eingestiegen ist. Der hat sich in seiner Bachelorarbeit mit Männlichkeitsentwürfen im Rap beschäftigt. Und normalerweise machen wir das gemeinsam, er ist heute leider nicht da. Genau. Ja, worum geht es also? Es geht um die Frage, wie sich Heterosexismus, Sexismus, Homophobie im deutschsprachigen Rap vor allen Dingen auf so einer sprachlichen Ebene verhält. Das ist so der Fokus. Mir wird zuweilen mal ein bisschen immer so Nestbeschmutzerei vorgeworfen. Ja, ich würde so die Szene intern Dinge ausplaudern, aber im Prinzip ist das, was ich hier mache, ja nur eine sowas wie, ich übernehme die Recherche anderer Leute, die sich auch dafür interessieren. Also es ist nichts, was man nicht andersweitig rausfinden würde, nur habe ich halt einen speziellen Blick auf diese Szene und habe das so zusammengetragen. Ich verstehe das natürlich als Intervention in einer Weise, also zu sagen, die eigene Subkultur oder ja, die sehr vielgestaltig ist, auch einfach mal kritisch zu betrachten, das kann nicht schaden. Genau, und offenbar scheint es auch ein ganz großes Interesse daran zu geben. Rap gilt ja als eine der so dieser männerdominierten Bastionen, ähnlich wie das Militär oder andere Bereiche, auch gerade wenn es um Professionalisierung geht, genau, hat einfach eine männliche Dominanz einen enormen Raum, der auch vielfach nicht hinterfragt wird, der wird so als gegeben genommen, und das muss ja nicht sein. Das Ding ist übertitelt mit einem Zitat von einem Berliner Rapper namens Kool Savas, der so als die Galionsfigur des so Gangster-slash-Battles-slash-ehemals-Porno-Rap galt oder gilt. Der Song, aus dem das Zitat entstand, heißt auch Schwule Rapper. Das war so ein Song, mit dem er so 2000, 2001 einen unglaublichen Durchbruch hatte bundesweit. Und da heißt es nämlich an der Stelle, Schwule Rapper, es wird Zeit, dass wir Tacheles sprechen. Ja, also nicht wundern, es gab schon Zusammenhänge, wo das nicht als Zitat identifiziert wurde und die Leute fragen sich, warum schreibt sie sowas. Genau. Bevor ich was zu der Struktur sage, worum es konkret gehen wird, möchte ich euch dazu einladen, Verständnisfragen reinzustellen, gerne, also wenn irgendwas unklar ist oder jemand eine schöne Paraphrase für irgendein bestimmtes Phänomen hat oder irgendeine andere Idee, herzlich gerne, könnt ihr gerne damit rein. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, so die großen Debatten dann ans Ende zu stellen. Also ich hoffe, wir haben abschließend noch ausreichend Zeit, um dann gemeinsam zu diskutieren. So. Aber für einzelne Punkte ist auf jeden Fall zwischendurch Platz. Das zum einen. Zum anderen nehme ich mal an, dass ihr das Ladyfest als einen Raum versteht, der eben Sexismen und ähnliche unnötige Dinge außen vor lassen will. Also es ist ein Schutzraum in einer Weise, und dafür soll ja eigentlich gerade kein Platz sein, solche Dinge zu reproduzieren. Die Musikbeispiele, die ich dabei habe, sprechen aber genau diese Sprache. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Also ich möchte euch in aller Ernsthaftigkeit vorwarnen, dass jetzt ziemlich schlimmes Zeug zu hören sein wird. Das ist nicht ohne. Es gab, also ich betone das so sehr, weil ich zwar von Anfang an immer gesagt habe, dass es teilweise ziemlich harter Tobak ist, aber manchmal den Leuten nicht klar war, wie schlimm das tatsächlich ist. So. Deswegen würde ich gerne kurz euch bitten, mir eine Rückmeldung zu geben, ob wir diese Sachen überhaupt hören wollen. Also es gibt Songs und Videos. Als konkrete Beispiele, wollen wir das überhaupt zulassen oder erzähle ich euch nur theoretisch davon. Ich habe die Texte zum Teil auch verschriftlicht, das heißt, man könnte sie projizieren. Ist halt die Frage, wie euer Umgang, eure Praxis damit dann wäre. Ja, vielleicht so ein, zwei Rückmeldungen. Was machen wir damit? Also ich gehe mit dir total mit, dass bei niemandem irgendeine Erfahrung oder was auch immer getriggert werden sollte, bin ich auch total dagegen. Und ich finde es auch schwierig, dass dann eine Person oder mehrere sich melden müssen und sagen, ja, okay, mir geht es jetzt zu nah, dass so eine Form von Outing damit irgendwie provoziert wird. Ja? Andererseits, und das ist halt genau die Schwierigkeit, also ich will dem nicht mehr Raum geben, als nötig ist, aber der ist einfach wichtig für genau den Punkt gerade. Ich arbeite viel mit Jugendlichen zu der Frage. Also ich mache so Praxisworkshops, wo ich mit den Kindern und Jugendlichen schreibe, konkret eigene Texte verfasse, um halt sozusagen die politische Dimension darin für ihren Rahmen irgendwie deutlich mache. Und da ist genau die entgegengesetzte Strategie nämlich sinnvoll, denen die Beats zu klauen, denen die Videos zu klauen und die nur mit dem Text zu konfrontieren. Hingegen hat die Musik eben genau diese Wirkung. Also das ist so das Absurde im Hip-Hop oder also speziell im Rap, dass so der zentrale Move ist halt so ein Nicken irgendwie. So, man nickt immer die Inhalte so ein bisschen ab, ja. So, das ist ganz merkwürdig. Und auch so Beats haben eine unglaubliche Wirkung, einfach Inhalte irgendwie verschwinden zu lassen, weil die Musik einfach rollt und mittlerweile deutschsprachiger Rap sich so professionalisiert hat, dass einfach das gute Musik ist, wenn man sich öffnet für so tendenziell Popkultur oder Popmusik, so letzten Endes ist ja ein Stück weit von ursprünglichen subkulturellen Ebenen entfernt. Also vielleicht können wir den Kompromiss dahingehend finden, es gibt zwei Sachen, die ganz besonders heftig sind. Das werde ich nochmal konkret ankündigen, dass wir vielleicht tatsächlich die Möglichkeit haben, kurz irgendwie die Gruppe für die 2 Minuten zu trennen, beziehungsweise ich spiele dann wirklich nur einen zentralen Ausschnitt, so dass es nicht, also ihr, dass ihr nicht die kompletten 3 Minuten 30 Strophen-Dings euch reinfahren müsst. So, ja. Gut, also konkret werde ich zunächst ein bisschen was zur Geschichte von Hip-Hop sagen, woher, warum, durch wen. Warum Sprache da drin so eine spezielle Rolle spielt. Dann gibt es eben so den geschlechtertheoretischen Zugang dazu. Also es ist immer ein bisschen schwierig, auch an dem Punkt einschätzen zu können, wer weiß schon was. Also manchmal sitze ich halt vor Leuten, die total intuit sind und denen sagen, ja okay, Suki ist gut, wissen wir, was Geschlecht bedeutet und will und kann und macht. Und gehe da mal einen Schritt schneller voran. Manchmal passiert es mir auch, dass ich vor Leuten sitze, die wenig darüber wissen und dann will ich halt auch niemanden ausschließen und zu voraussetzungsreich sein. Ich probiere das irgendwie so in der Mitte einzupendeln, weil ich euch jetzt nicht kenne und eure Wissensbestände darüber nicht kenne. Dann gibt es sozusagen die Verknüpfung von beiden, gucken uns kurz an, wie Gender funktioniert, so gerade auf so einer imagepolitischen Ebene im Hip-Hop. Und dann geht es halt in die Analysen, gucken wir uns den konkreten Gebrauch von heterosexistischer Sprache an. Und dabei geht es mir auch nochmal ein Stück um die Frage tatsächlich, wie funktioniert das mit der Bedeutung da drin eigentlich? Es gibt tendenziell immer so die Haltung von, haha, es ist ja nicht so gemeint, so, mach dich mal locker, es ist doch nur ein Text, ja. Die paar Wörter, meine Güte. Und dass es auch so die Möglichkeit gibt, daran immer uneindeutig zu bleiben und viele damit einfach problemlos durchkommen, so, weil man kann schlecht dagegen anargumentieren, wenn jemand meint, ja okay, ist ja nicht so gemeint. Und dann abschließend müssen wir gucken, wie viel Zeit noch da ist. Die zwei Punkte, wie wird medial, also so öffentlichkeitsbreit quasi mit bestimmten Leuten umgegangen? Was gibt es da so für Rezeptionen so im öffentlichen Geschehen? Und abschließend habe ich mir noch 3 Figuren rausgegriffen aus der Szene, die tendenziell als progressiv verhandelt werden. Und da interessiert mich, was bedeutet da drin Progressivität eigentlich und an welchem Punkt sind die auch super backlashig im Prinzip und ja, sind nur vordergründig irgendwie andersartig oder mutig oder so. Okay, eingangs. Also, es gibt sowas wie eine dominante Geschichtsschreibung im Hip-Hop, die so ein bisschen so einen Hang zum Gründungsmythos hat. Also es gibt eben so die Geschichte von 70er Jahre, sogenannte Ghettos in New York vor allen Dingen, also es gibt auch so einen inneramerikanischen Streit darum, wer Hip-Hop eigentlich erfunden hat. Wie gesagt, die dominante Geschichtsschreibung geht davon aus, dass es irgendwie in New York stattgefunden haben muss. Schwarze Jugendliche und Jugendliche of Color waren aus fast allen weißen Räumen, die auch spaßorientiert waren, ausgeschlossen, hatten keine Möglichkeit teilzuhaben an Partykultur meinethalben. Durften sich aus ihren Räumen auch in anderen sozial-, kulturellen, politischen Zusammenhängen auch nicht rausbewegen und haben dann im Sinne von DIY im Prinzip ihre eigene Jam-Kultur, ihre eigene Partykultur entwickelt. Sozusagen unter dem Dachbegriff Hip-Hop hat sich dann Rap als sozusagen textlich-musikalisches Element zu der Musik, die der DJ aus verschiedenen Musiken, also Funk, Soul, Jazz, Rhythm and Blues und Dinge, die zuvor schon da waren, über die Auseinandersetzung mit der Technik von Plattenspielern und neuen Techniken des irgendwie Zusammenwirkens von Musik, also quasi als Ergänzung, also der DJ macht die Musik auf der Party, der Rapper bzw. MC, das sind synonyme Begriffe, MC bedeutet Mic Controller oder Master of Ceremony. Übrigens braucht es auch gar nicht Female MC heißen, weil es könnte auch Mistress of Ceremony heißen, damit haben wir die Geschichte schon abgedeckt. Genau sozusagen als eine Einheit, der die MC hat dann dem DJ, der DJ sozusagen die Songs angesagt, man kennt es aus Clubs und so, und das nächste ist hier, bla bla bla, und Hände hoch und so, ne, tanzt mal alle. Und aus diesem Prinzip so Aufforderungssprech wurde dann nach und nach eine eigene Kulturtechnik im Prinzip. Ja? Also sozusagen die beiden Dinge für den musikalischen Teil im Hip-Hop, dann sozusagen die visuelle Komponente durch Graffiti. Auch da gibt es halt sowohl die Geschichte, es war halt einfach nur so ein Ding von irgendein griechischer Einwanderer, Pizzabote hat begonnen, seinen Kürzel an Wände zu schreiben und zu sagen, okay, hier, da und da liefere ich meine Pizza aus. Andere erzählen, okay, es war halt wirklich eine Ganggeschichte, dass die Reviere im Prinzip markiert worden mit Zeichen an den Wänden. Irgendwann wurden die Wände mobil, man hat auf Zügen gesprüht, das heißt, so eine weiße Mehrheitsgesellschaft, die halt normalerweise in den Bezirken in der Bronx meinethalben niemals einen Fuß reingesetzt hätte, war plötzlich konfrontiert mit Aneignung von öffentlichen Räumen. Und dazu kam halt eben noch die Sache mit dem Breakdance, stark beeinflusst vom Capoeira zum Beispiel. Und so gab es halt diese verschiedenen Komponenten, die halt alle zusammen unter dem Begriff Hip-Hop irgendwann zusammengefasst wurden. Wie dieser Begriff genau entstanden ist, gibt es auch unterschiedliche Theorien und Geschichten dazu. Aber letzten Endes sind halt Hip-Hop und Rap keine synonymen Begriffe, da gibt es manchmal Unklarheiten, sondern Hip-Hop ist die Dachkultur, die verschiedene Elemente vereint unter sich. Genau, es gab dann, also ich meine, wir wissen alle, dass Hip-Hop mittlerweile eine riesige Kultur ist, von der Industrie schon dreimal gefressen wurde, dass alle möglichen großen Rapper und Rapperinnen mittlerweile ihre eigenen Klamottenlinien bei Adidas haben, in Hollywood, in irgendwelchen Filmen spielen, eigene Talkshows und. Also es ist riesengroß geworden in den letzten 40 Jahren. Deutschland ist noch nicht ganz so weit, aber da gibt es auch tendenziell sozusagen die Möglichkeit für so ehemalige Straßenkids in Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, zu sprechen, ernst genommen zu werden. Aber sozusagen so die komplette Industrialisierung ist auf jeden Fall in Amerika, in US-Amerika über verschiedene Schritte, wo auch verschiedene Subgenres sich nach und nach herausgebildet haben, verschiedene Interessen plötzlich an Hip-Hop gerichtet wurden, deutlich größer als im deutschsprachigen Raum. Für mich ist Rap so interessant und deswegen dreht sich, also nicht nur, weil ich selber sozusagen als Rapperin aktiv bin, sondern ich finde es auch einfach spannend zu gucken, wie Rap mit Sprache agiert, zumal Hip-Hop als Jugend/Subkultur/Popkultur einfach einen unheimlichen großen Einfluss auf Sprachpraxen hat. Also bestimmte Begriffe, die in verschiedenen Rap-Songs etabliert wurden, und da wird sich auch wechselseitig zitiert, also bestimmte einzelne Begriffe wandern von einem Song zum nächsten durch die Jahre und landen dann halt auch wieder dann irgendwie auf den Schulhöfen und finden Eingang in Wortschätze. Und somit werden halt bestimmte Begriffe, die natürlich sozusagen ein gewisses Denken zum Ausdruck bringen und eine gewisse politische Haltung, selbst wenn die nicht als politisch intendiert ist. Und insofern, man hat es ja auch immer mal wieder so wellenweise in den Medien, dass halt sozusagen Rap oder Hip-Hop unglaublich gebasht wird dafür, dass es halt so die Verrohung der Jugend unheimlich vorantreibt, so alles wird pornografisiert, sexualisiert. Alle verlieren die Empathie, sind überhaupt nicht mehr in der Lage, sich irgendwie zwischenmenschlich zu verhalten. Und der Link zu Web wird tatsächlich relativ schnell gesetzt, aber das ist halt eher so ein Projektionsding als ein analytisches. Also es ist eine gute Gelegenheit, Web ist immer eine gute Gelegenheit, alle Schwierigkeiten, die irgendwie Jugend oder soziale Zusammenhänge, zu thematisieren, auf sich selbst auszuklammern und immer schön da anzuschieben, sagen, die hier, die sind es so. Am besten ist noch ein paar Migranten, die dieses ganze Ding vorantreiben und dann hat man sozusagen das Problem überhaupt nicht gelöst, aber erstmal von sich selber entfernt. Und gerade wenn es eben um die Frage geht, was machen Begriffe eigentlich, Wie funktionieren die in Songs und dann in der Verbreitung, die aus den Songs hervorgeht? Finde ich ganz spannend die Frage nochmal nach, irgendwie, was ist Repräsentation und was ist Konstruktion? Also viele Rapper haben so in ihrem Image so einen Habitus von, ich bin unheimlich mächtig. Ja, also ich kann im Prinzip alles machen, was ich will. Mir kann keiner was. Ich habe alle Möglichkeiten. Wenn es aber darum geht, sozusagen Verantwortung, soziale Verantwortung zu übernehmen als Person, als Teil einer Gesellschaft und nicht als eine Person, die halt Geld verdient mit irgendeiner Form von Kulturtechnik, wird ganz schnell so eine Haltung eingenommen von, ich bin nur Straßenreporter. Ich erzähle nur, wie die Gesellschaft ist. Ja? Und die Gesellschaft hat mich übrigens so gemacht. Also da bezieht sich ja niemand mehr auf diese machtvolle Haltung, sondern da geht es dann darum zu sagen, ja, also ich guckt euch das doch an, ich erzähle es nur. Dass aber halt in diesem Bericht auch einfach sozusagen eigene Erfahrung, eigene Biografie, unheimlich viele Aspekte verschiedener Diskurse sozusagen mit eingeschrieben werden, das wird kaum wahrgenommen. So. Genau. Und also diese Wechselwirkung ist, finde ich, wichtig im Hinterkopf zu behalten. Okay, so viel zu dem Punkt. Bis dahin noch irgendeine Rückfrage oder irgendeine Ergänzung? Ich umgehe den Kunstbegriff. Also ich weiß tatsächlich nicht, was Kunst ist, weil ich einfach durch unser komisches Bildungssystem mit Kunst immer so visuelle Gestaltungen assoziiere und auch noch nicht rausgekommen bin aus dem. Für mich ist das alles Kultur. Und Kultur hat ist, glaube ich, näher an Gesellschaft dran als Kunst. Also ich glaube, dass wenn Leute sich als Künstlerinnen bezeichnen, so ein Dunst von tendenziell elitärem, ich mache das mal, weil ich kann es irgendwie hat so. Und damit will ich nichts zu tun haben. Also ich lasse das, wenn sich jemand als Künstler bezeichnet, bitte, sage ich nur, ich kann damit nichts anfangen, ich weiß nicht, was das heißt, für mich ist es Kultur, das ist was anderes. Und den Begriff der Kunstfreiheit, auf den können Sie sich beziehen, den Begriff der Kulturfreiheit, auf den kommen Sie nicht und dann kann man anders rangehen, so im Dialog tatsächlich. Ja. Aber es ist eine riesenschwierige Debatte, schon. Okay. Gut, also im Prinzip ist da treffen sich junge Menschen, stampfen eine unglaublich tolle Kultur aus dem Boden, sind unglaublich kreativ, entwickeln Möglichkeiten, an die man vorher noch nicht hätte denken können. Es geht natürlich auch um die Beschreibung sozialer Zustände, aber es geht auch in erster Linie um Spaß. Wird halt nach und nach, werden unterschiedliche Themen sozusagen sichtbar und in Songs verarbeitet. Ja? Und an dem Punkt, wo die Industrie zugreift und feststellt, okay, da passiert gerade irgendwas, gucken wir uns mal an, damit kann man bestimmt Geld machen, gibt es eine bestimmte Entwicklung, die in dem Zitat von Steffi Menrath hier jetzt zwar für den US-amerikanischen Raum gedacht ist, aber die lässt sich im Prinzip auch relativ günstig auf den deutschsprachigen Raum übertragen. Da heißt es nämlich, Gangster-Rap erfuhr äußerst großen internationalen Erfolg, nicht zuletzt wegen des starken Medieninteresses und zahlreicher Zensuraffären. Insbesondere ein weißes Publikum schien an den fatalistischen Verherrlichungen von Drogenproblemen und Kriminalität in den Ghettos Gefallen zu finden und begeisterte sich für die Figur des Gangster, die dabei entweder als authentisches Kulturprodukt des schwarzen Machismo immunisiert und verteidigt wurde oder eine Begründung für verstärkten Rassismus in der Verkleidung eines moralisierenden Diskurses abgab. Ja? Also da steckt schon diese Ambivalenz drin. Das ist im Prinzip im deutschsprachigen Raum gegenwärtig nichts anderes. Also es gibt halt einerseits so eine Haltung von, die sind halt so. Also gerade wenn es halt um Migranten, also ich meine so die großen, bekannten Rapper in Deutschland, die kommerziell erfolgreich sind, haben größtenteils irgendeine Form von Migrationsbiografie. Das vielleicht ein Beispiel zu nennen. Es gibt der kleine Bruder von diesem Kool Savas, dessen Zitat den Vortrag übertitelt, hat sich vor 2 Jahren oder so entfernt und distanziert von diesem ganzen Bling-Bling-Ding, Kohlefrauen, Autos, dam-dam-dam, ja, und hat gesagt, nee, er macht jetzt was anderes, er will damit nicht mehr zu tun haben und hat sich so ein klassenkämpferisches Image verpasst. Ja, das Album hieß dann auch Sohn seiner Klasse, Sinan heißt der Typ, und hat erstmal ganz gute Sachen gesagt, so fand ich schon mal schön, wenn dass sich mal jemand so kapitalismuskritisch äußert, so, auch wenn er den Marx jetzt nicht auswendig drauf hat, aber das war ja schon mal erstmal ein guter Schritt. Das Problem ist nur, dass er sozusagen alle Sexismen und alle homophoben Inhalte irgendwie nicht hat canceln können. Die stecken halt noch latent mit drin. Zeigte sich zum Beispiel daran, dass er auf der Platte von seinem großen Bruder, von dem Kool Savas, die im März 2010 rauskam, einen Song mitgemacht hat, der heißt Sei nicht schüchtern. Da geht es darum, es ist eine Frau in einem Club mit ihrem Freund. Der Freund wird als alles, was man sich unter irgendwie behindertenfeindlichen, logistischen Beschreibungen vorstellen kann, irgendwie abgewertet. Und klar ist, okay, sie geht heute mit mir nach Hause und wenn nicht, dann ist dort die Tür. So, ja, also auf diesem Song hat er also ein Feature. Wo man sich denkt, okay, so, ich dachte, du hast angefangen zu denken, aber vielleicht nicht in diese Richtung. Jedenfalls gab es vor 2 Monaten oder so in Berlin in einem linken Hausprojekt ein Konzert, auch von einer linken Organisation, das war irgendwie so ein Beats gegen Militarism-Ding. Und die hatten nicht auf dem Schirm, dass der Typ zwar offen antimilitaristisch ist, wenn er da spielt, aber sozusagen trotzdem einfach noch Sexismus repräsentiert in einer Weise. Und das Argument der Veranstalterin, also nicht von dem Haus, aber von den Veranstalterinnen war, naja, das ist halt ne, das ist ein türkischer Background und so. Und ich sage jetzt extra nicht, wer die Veranstalterin waren, das ist ein bisschen gemein, das kann man aber rausfinden. man muss das so sehen, über diese homophoben und sexistischen Äußerungen trifft er genau die Ohren derer, die wir normalerweise nicht erreichen. Und dann politisiert er sie für klassenkämpferische Inhalte. Ja? Also sozusagen, das ist schon in Ordnung, weil sozusagen der Zweck heiligt die Mittel. Also das ist sozusagen diese Ebene von authentisches Kulturprodukt, soll er mal machen, ja, weil man mal nicht so streng sein. Kann man drüber diskutieren. Ja, auch so, genau. Das ist halt nur die Frage, inwiefern er das auf dem Schirm hat. Ja. genau, und andererseits gibt es halt, und das ist eben dieser zweite Punkt, ne, gibt es halt so diese Roland-Koch-Haltung von, okay, da sind sie die Bösen und wir müssen ganz dringend was unternehmen, wo nichts von übrig bleibt, dass tatsächlich womöglich irgendeine Form von Progress da drin stecken könnte. Ja, also sozusagen beides. Das will ich auch nochmal irgendwie ganz wichtig dazu erwähnt wissen. Ich beziehe mich ja auch größtenteils auf Leute mit Migrationsbiografien. Nicht, weil ich Bock habe, die zu bashen, ganz im Gegenteil, sondern weil es einfach diejenigen sind, die einfach diskursdominant sind. Ja? Es ist einfach ein Umstand, den es gibt auch ein paar weiße Passdeutsche, Herkunftsbiodeutsche Rapper, die hier benannt werden. Und mir geht es auch nicht darum, diese konkreten Leute zu skandalisieren und zu personalisieren, sondern es geht halt einfach darum, sozusagen Inhalte, die eben unter anderem von ihnen getragen werden, darzustellen. Ja. Also da habe ich auch schon ziemlich aus dem Maul gekriegt von Leuten, die gesagt haben, hier, du reproduzierst Rassismus, indem du dich halt eben nur auf die Leute mit den arabisch-kurdisch-türkischen Backgrounds beziehst, was aber tatsächlich nicht der Fall ist. Also muss man halt nochmal gucken. Wo wir gerade dabei sind, was auch immer noch so ein Vorwurf ist, ich nehme das mal gleich mal vorweg, ist gerade in Zusammenhängen, wo Leute sich relativ gut mit Hip-Hop auskennen, die sagen, ja natürlich wissen wir, dass Bushido sexist ist, so erzähl uns doch mal was über Leute, bei denen wir es noch nicht wissen. Also die so tendenziell progressiv sind, aber wo man da auch nochmal sich Männlichkeitsentwürfe angucken kann, die halt sehr eng verknüpft sind mit Heterosexismen. So. Aber das ist so ein bisschen nochmal das Next-Level-Ding. Ich finde es mal ganz gut, so zum Einstieg, wenn es halt kein Hip-Hop oder offen Hip-Hop-affines Publikum ist, zu sagen, mit den Leuten zu arbeiten, von denen man schon mal etwas gehört hat. Genau, aber wir kommen nachher noch auf ein paar Leute zu sprechen, abschließend, die, das war halt genau der letzte Punkt, wie progressiv ist eigentlich. Ja? Also das bleibt nicht aus. Okay, so viel dazu. Die geschlechtertheoretische Perspektive lässt uns wissen, dass Geschlecht nichts ist, was vom Himmel fällt oder schlimmstenfalls Gott gegeben ist, sondern wir wissen, es gibt Diskurse, die in denen wir stattfinden, die in uns stattfinden, die unser Sprechen, Denken, Handeln beeinflussen, die wir mit unserem Sprechen, Denken, Handeln wieder rückbeeinflussen. Ich unterstelle, dass es keine Neuigkeiten sind. Es gibt verschiedene Formen von Weiblichkeit, verschiedene Formen von Männlichkeit, noch ganz andere geschlechtliche Identitäten und Formen. Bezug nehmend auf Raven Connell, die sozusagen maßgebend war für so die Auseinandersetzung mit Männlichkeitstheorie, gibt es eben diesen Begriff der hegemonialen Männlichkeit, die eben daran erinnert, dass Geschlechtertheorie sich eben nicht nur mit Weiblichkeiten befasst, sondern eben auch mit Männlichkeiten und dass Männlichkeiten sehr unterschiedlich gestaltet sein können. Also sozusagen die Idee von der hegemonialen Männlichkeit bezieht sich eben auf eine Männlichkeit, die kulturell immer wieder ausgehandelt wird in unterschiedlichen kulturellen oder soziokulturellen Zusammenhängen, auch unterschiedlich ausfallen kann. Im Wesentlichen geht es aber um einen westlichen, industrialisierten, internationalen Raum, der eine weiße, heterosexuelle, sozial abgesicherte, finanziell stabile Männlichkeit meint, die körperlich unversehrt ist und in einem bestimmten Alter ist. Ja, also das sind sozusagen verschiedene Eckpunkte, die erfüllt sein müssen, damit man von einer Form hegemonialer Männlichkeit sprechen kann. In Abgrenzung dazu könnte man von marginalen und untergeordneten Männlichkeiten sprechen. Das heißt, eine marginale Männlichkeit wäre eben auch eine heterosexuelle, finanziell oder wirtschaftlich stabile sein, die aber meinethalben in der Koordinate Race keine weiße Männlichkeit beschreibt. Ja? Aber zu sagen, der eine Faktor verhindert dann die hegemoniale Männlichkeit und bezieht sich sozusagen oder wird dann zu einer marginalen untergeordnet wäre dann, und das ist der zentrale Punkt, meint eben eine nicht heterosexuelle Männlichkeit. Das heißt, Geschlecht, wissen wir, hat viel mit Abgrenzung zu tun, mit sogenanntem Othering, also man kann sich selbst identifizieren, sich selbst setzen, sich selbst definieren, nicht indem man das tut, indem man sich auf sich bezieht, sondern indem man sozusagen die Negativfolie entwickelt. Das heißt, Männlichkeit entwirft sich über die Abgrenzung zu Weiblichkeit und andersrum, auch in allen möglichen anderen Bereichen, also nicht nur, wenn es um Geschlecht geht. Und sozusagen die hegemoniale Männlichkeit existiert über die Abgrenzung zur Weiblichkeit zum einen und aber auch ganz zentral in Abgrenzung zu Nicht-Heterosexualität. Also sozusagen, traditionell wird das eben als Homosexualität bezeichnet, aber Queer Theory sagt uns, dass das nicht unbedingt Homosexualität sein muss, sondern sich auch irgendwie anders verfassen und bezeichnen kann. Spannend ist auch an dem Konzept von hegemonialer Männlichkeit, dass es nicht unbedingt so ein Top-Down-Prinzip ist, also dass es sowas wie eine Verordnung gibt, sondern dass es halt eben so Aushandlungsprozesse sind, die sozusagen institutionell gestützt sind und sich in verschiedenen Formen von kultureller Darstellung sozusagen immer mal gegenseitig die Bälle zuspielen, sodass das erstrebenswerte Bild hegemonialer Männlichkeit immer wieder gesichert und stabilisiert wird. Ja? Entweder habt ihr jetzt alle weggehört, weil ihr das schon wusstet, oder ich war zu flink damit. Ja, mal gucken. Es gibt ein klassisches Zitat von Cornell, was es, wie ich finde, ganz, ganz treffend beschreibt. Da heißt es nämlich, die patriarchale Kultur hat eine sehr simple Erklärung für schwule Männer. Es fehlt ihnen an Männlichkeit. Diese Vorstellung gibt es in unzähligen Formen und Variationen, vom abgedroschenen Witz, vom Schwulen mit der klassischen Fallhand und diversen Tuntigkeiten bis zur spitzfindigen psychiatrischen Erforschung der Ätiologie von Homosexualität in der Kindheit. Also was könnte der Grund sein für eine bestimmte Form von Krankheit, meint Ätiologie, so Ursachenforschung in der Weise. Die Vorstellung von der fehlenden Männlichkeit hat ihre Grundlage offensichtlich in der in unserer Kultur vorherrschenden Meinung über das Mysterium der Sexualität. Gegensätze ziehen sich an. Wenn jemand von Männlichkeit angezogen wird, dann muss diese Person weiblich sein, und wenn es ihr Körper nicht ist, dann eben irgendwie ihre Psyche. Ja? Das ist sozusagen einfach nur dieser Erklärungs-Background dafür, warum hegemoniale Männlichkeit, und das meint eben auch heterosexuelle Männlichkeit, sich ganz dringend von Homosexualität oder Nicht-Heterosexualität abgrenzen muss. Und wir sind sozusagen in dem Zitat abschließend bei dem Begriff der Psyche, und es führt uns zu der Debatte, warum der Homophobiebegriff, also dass es erstmal den Homophobiebegriff gibt. Sozusagen Homophobie meint ja eigentlich erstmal nur, dass es sowas wie eine Abwehr zu Homosexualität gibt. Es gibt ein Unbehagen, es gibt eine Ablehnung, es gibt Sanktionen im schlimmsten Fall, bis hin zur Verfolgung und so weiter. Wir wissen, was die Geschichte so mit sich gebracht hat. Und das Problem ist sozusagen, dass da dieser Phobiebegriff drin steckt, ja, den ich nicht so günstig finde, weil er tendenziell eben psychologisiert und damit auch Verantwortung genommen wird, in einer Weise. Aber bevor wir darauf zurückkommen, einfach nochmal sozusagen die zwei Ebenen genannt, auf der Homophobie stattfinden kann. Also es gibt zum einen sowas wie eine interpersonelle Ebene, das heißt, eine Person ganz konkret hat ein Problem mit Schwulen irgendwie. Ja, also es gibt, ich habe mir mal so ein Zitat aus dem Ärmel gezaubert, ich habe nichts gegen Schwule, solange sie mich nicht anbaggern. Ja, also es gibt irgendwie diese Schwulen, die sind sowieso per se sexualisiert alle. Also diese Hetero-Fantasie von Darkrooms ist sowieso schon mal präsent. Ja. Und die heterosexuelle Person stellt fest, dadurch, dass es halt diese Sexualisierung gibt von Nicht-Heterosexuellen, dass diese potenziell übergriffig sein könnten. Ja, also das führt dann zu so einem mit dem Arsch an der Wand Phänomen irgendwie. Und diese potenzielle Übergrifflichkeit meint eben für die homophobe Person, dass möglicherweise eine Form von Machtverlust stattfinden könnte über eine Penetration, die denkbar ist in diesem Arrangement. Ja? Was eben Heterosexualität negiert, dass ein Mann penetriert wird im traditionellen Sinne. Was eben mit einem Machtverlust einhergeht, der ganz wesentlich ist für hegemoniale Männlichkeit. Auf so einer makrostrukturellen Ebene sozusagen schließt das nochmal einen ganz anderen Bogen. Da geht es eben darum, dass sozusagen, wenn ein Mann also tendenziell penetriert wird in einer homosexuellen oder nicht heterosexuellen Praxis, dann ist es eine Form von Unterwerfung, die eben auch Männlichkeit im Gesamten in Frage stellt. Weil heterosexuelle Männlichkeit eben Aktivität, Aggressivität, Fordern, Nähe, also dieses sozusagen alles, was das Empfangende im Gegensatz darstellt, bezeichnet. Und genau, deswegen auch da wieder so ein mögliches Zitat, dass Schwule eben keine richtigen Männer sind, eben Sie, was auch schon bei Cornell gerade gelesen haben, und sozusagen die Destabilisierung, die halt in Nicht-Heterosexualität stattfindet von Männlichkeit, ist sozusagen das, was da zentral zum Vorwurf gemacht wird. Schwule sind eben keine richtigen Männer, ist die Behauptung. Und damit wird eben die Macht, die halt in dieser hegemonialen Männlichkeit steckt oder Männlichkeit überhaupt steckt, in heterosexueller Männlichkeit, in Frage gestellt im Wesentlichen. Was die ganze Geschlechterordnung in Frage stellen würde, und dass die Menschen brauchen ihre Ordnung. Wir wissen, dass wir mit unseren Bemühungen und dass der Kampfbegriff schon gefallen, sozusagen natürlich ein zentrales Problem ist. Nochmal zurück zu dieser Komponente, warum der Homophobiebegriff vielleicht nicht so günstig ist, eben wegen genau dieser Form von, also ne, man kennt so, was weiß ich, so Arachnophobie ist dann die Angst vor Spinnen, und dann gibt es noch so Wasserphobien und man will sich nicht duschen oder was, also es gibt so alle möglichen Formen von Phobien, wo klar ist, ist halt irgendwie eine Person konkret von irgendeiner Form von Leiden behaftet, kommt da nicht so richtig raus, kann sich zwar helfen lassen, in Form von Therapien, Tabletten, was auch immer, aber es ist so ein sehr persönliches Ding und man hat auch tendenziell Mitleid, dass es da jemandem nicht gut geht so, und ich möchte mit keiner homophoben Person Mitleid haben. Deswegen ist der Begriff des Heterosexismus, ich finde, wesentlich günstiger, zumal er eben nicht nur auf Homophobie sozusagen, also auf Homosexualität referiert und damit wieder diese Binarität von Heterosexualität und Homosexualität wiederholt, sondern Heterosexismus meint eben sozusagen die Form von Ausgrenzung, Diskriminierung, Marginalisierung, Angriff, Sanktionen und so weiter, die aus der Annahme hervorgeht, dass Heterosexualität das einzig wahre, gesetzte, richtige, mehrheitliche und so weiter sei. Also Heteronormativität, ja, zu sagen, das ist Heterosexismus, ist zu sagen die Folge dessen. Deswegen, ich schwank noch so ein bisschen, ich bin da noch nicht so ganz, noch, also wenn man das so mal verfolgt, auch in der Bezeichnung des Vortrags und auch sonst vereinzelt in den Begriffen, ich bin da noch nicht so ganz konsequent mit der Verwendung, ob nur heterosexistisch oder homophob, weil tendenziell sozusagen, also wirklich konkret die Angst einzelner Personen wirklich spürbar wird. So, also einerseits geht es eben um das Strukturelle, was da artikuliert wird. Andererseits hat man wirklich das Gefühl, Junge, ey, also ich will nicht, dass du mir leid tust, aber du tust mir tatsächlich leid. So, du scheinst, das ist ja fürchterlich, ja, was ist los mit dir? Also es ist eine ganz komische Ambivalenz da drin. Auch wenn man mit Leuten konkret darüber spricht, irgendwie aus der Szene, ob die jetzt nur irgendwie produzieren oder rezipieren oder beides. Es ist echt enorm zu sehen, wie was für eine wahnsinnige Unsicherheit darin besteht. Ja? Also gut, also sei mir verziehen an dem Punkt, dass ich da mit der Begriffstrennung noch nicht so ganz sauber bin, auch wenn ich eigentlich dafür plädiere. Okay. Gut, kommen wir zurück zu Hip-Hop. Hip-Hop lebt, also Rap im Speziellen, aber Hip-Hop auch so. Es gibt ja auch viele Rapper, die auch Graffiti machen oder so oder Breakdance. Nun lässt sich Breakdance und Graffiti kommerziell nicht so gut verkaufen wie Rap. Weil beim Graffiti funktioniert ja in erster Linie illegal oder illegalisiert. Breakdance, naja, so, das ist eher so ein Hintergrundsding, so ergänzend zu der Musik. Deswegen gilt das in erster Linie für Rap, aber es gilt auch im Ganzen für Hip-Hop. Images sind wahnsinnig wichtig. Also es ist, wenn du keinen Charakter mitbringst, ob der nur irgendwie tatsächlich deiner Persönlichkeit entspricht oder irgendwo herbeigezaubert ist, ist eigentlich nachrangig, aber du musst irgendwie greifbar sein. Ne? Am besten so drei Schlagworte und jeder weiß, der oder die. Ne? Also so ein schwammiges, naja, ich mache so ein bisschen das eine, aber das andere auch. Und es ist so ein bisschen Battle, aber auch so ein bisschen conscious, so das hilft nichts. Ja? Es ist, muss möglichst präzise, möglichst knackig, möglichst provokativ sein. Auffallen ist halt eine ganz wichtige Sache. Und diese Images funktionieren sehr stark über einen Genderbezug. Das heißt, Leute, die erfolgreich sind, kommerziell erfolgreich sind, haben massenweise Songs, wo sie über ihr Gender sprechen in irgendeiner Weise, auch wenn das nicht intendiert ist oder irgendwie das Vorhaben dahinter steht, das zu reflektieren, sondern das ist halt was eben so eine Form von Selbstdarstellung sehr stark vereinfacht, sehr schnell ermöglicht. Und diese Gender-Identitäten, die da drin stattfinden, sind eben sehr stark geprägt von so heteronormativen und logistischen Standards. Also es ist sehr, sehr schwierig, tatsächlich da irgendwas anderes zu etablieren. Gerade wenn es darum geht, wenn man damit Geld machen will, dann kann man natürlich sich nur auf was beziehen, was irgendwie tendenziell funktioniert. Das heißt, irgendeine Form von Subversion, so, das macht man dann lieber für sich und seine Freundinnen und Freunde, aber das ist nichts, was großartig in den Charts funktioniert. Ja. Bislang. Deswegen gibt es auch im deutschsprachigen Raum in der Mainstream-Szene keine geouteten MCs. In anderen Zusammenhängen, US-Amerika und Großbritannien zum Beispiel, ist das anders. Da gibt es sowas. Und da gibt es auch tatsächlich sowas wie Überschneidung von MCs aus einer Queer-Szene und einer gängigen oder einer dominanten Mainstream-Szene. In Deutschland ist es bislang noch überhaupt nicht denkbar, dass es da Überschneidungen gibt, obwohl es Rapper gibt, die sich als queer verstehen. Genau, und dieser Aspekt von Othering, also sich selbst zu setzen, sich selbst zu identifizieren über die Abgrenzung zu anderen, ist eben auch eine Strategie, die sehr verbreitet ist im Web. Also ich muss nicht viel über mich selber sagen, Hauptsache ich mache die anderen runter. Damit, das sagt schon sehr viel über mich selber aus. Also was sozusagen als Battle, auch als Form von Kulturtechnik mal begonnen hat, zwei Leute treten gegeneinander an, um herauszufinden, wer es mehr drauf hat, auch um als Gewaltvermeidungsstrategie, ist mittlerweile zu einem eigenen Subgenre geworden. Das also Battle Rap meint halt nicht mehr eine Situation zwischen zwei Leuten, ein Rap in einem Battle, ja, der eine gegen den anderen, das dauert dann so eine Viertelstunde und am Schluss weiß man, wer gewonnen hat, sondern das ist wirklich ein eigenes Subgenre geworden, im Prinzip das Erfolgreichste. Genau. Ja, dann sind wir auch tendenziell schon bei dem Sprachaspekt. Mir ist wichtig zu erwähnen, dass Sprache sehr flexibel ist im Rap. Nicht nur was so Lautliches angeht, also dass man so, um bestimmte Reime zu ermöglichen, mal so ein Wort so ein bisschen verschieben und verzerren kann, sondern auch tatsächlich inhaltlich. Um nur ein Beispiel zu nennen, um einfach so einen Wandel einer Bedeutung zu illustrieren, der Begriff Bitch, soweit ich weiß, bezeichnet ursprünglich in der englischen Sprache eine läufige Hündin. Wurde dann sozusagen wegen dieser animalisierenden Komponente zu einem Ausdruck für eine Frau, die irgendwie in der Sexarbeit tätig ist. Irgendwann wurde es zum Synonym für Frau. Und dann hat es tatsächlich einen Sprung gemacht zu sowas wie einem Ausdruck für alles Mögliche. Also auch eine Party kann eine Bitch sein. Oder ein Song kann eine Bitch sein. Also es gibt so einen Song, der in der unzensierten Variante sagt, Everybody in this bitch is getting tipsy. Also meint es, alle, die gerade Sex mit dieser Frau praktizieren, sind betrunken oder alle auf dieser Party sind es. Ja? Oder auch irgendwie, es gab gerade kürzlich so eine Veröffentlichung von so einer Berliner Rap-Crew, die halt auch ihre Platte öffnen mit, wir sind zurück in der Bitch. Meint nicht, wir haben gerade Sex in diesem Augenblick, sondern tatsächlich sowas wie, wir sind zurück im Business, im Game oder so. Ja? Und noch einen Schritt weiter, Bitch kann auch einfach sowas sein, also ein interjektionaler Ausdruck, sowas wie Yeah oder Woo oder Aha. Also du kannst am Ende, also du kannst halt einen Song hören, wo es dann anstatt irgendwas Yeah einfach heißt Bitch, so, und das meint halt aber nicht Bitch, sondern einfach nur halt irgend so ein Sound. Ja? Es gibt, also ne, das, da geht es halt schon darum, dass einfach so Inhalt oder Bedeutung total schwierig zu greifen sind tatsächlich, weil jetzt, was ist jetzt nur gemeint, mal wieder, ja, so. Also das ist dieser Aspekt von was passiert denn mit der Semantik, was passiert denn mit Bedeutungen? Und vor dem Hintergrund ist es natürlich spannend zu fragen, wie, ob Resignifizierung funktioniert. Also sich das Aneignen von Begriffen und Umdeuten von Begriffen und Neueinsetzen von Begriffen. Also gerade der Bitch-Begriff, der halt tatsächlich in einer dieser Durchgänge oder Durchläufe von Bedeutungsveränderungen mal eben als Nutte, in Anführungszeichen, gebraucht wurde, um Frauen zu diskreditieren und zu diskriminieren. Vor diesem Hintergrund haben Frauen den Begriff für sich genommen und sich selber als Bitches bezeichnet. Das kennt man auch aus dem Riot Girl Movement. Aber im Hip-Hop war das, oder im Rap war das halt auch, wurde das auch von allen möglichen Frauen praktiziert, auch schon sehr früh. Die erste, von der ich weiß, ist, wer war es denn? Ende der 70er Jahre, jetzt komme ich auf den Namen gerade nicht, ist ja wurscht, die halt die erste war mit Roxanne Shanté, genau, die das halt für sich gebraucht hat und dann auch in Interviews gesagt hat, okay, wenn ich mich selber so bezeichne, dann könnt ihr mir nicht mehr wehtun, wenn ihr mich so nennt, so, und dann nehme ich euch den Wind aus den Segeln. Das haben alle möglichen Rapperinnen im US-amerikanischen Raum gemacht. In Deutschland haben das auch verschiedene Frauen versucht. Die Frage ist nur, funktioniert das, weil du eben nicht weißt, wie du verstanden und gelesen wirst? Also reproduzierst du tendenziell die böse Lesart oder kannst du ermöglichen, dass Leute die Resignifizierung verstehen und das plötzlich positiv konnotieren? Das ist halt die Schwierigkeit daran. Also das Fragezeichen dahinter ist tatsächlich ein Fragezeichen. So. Okay. Ähnlich verhält es sich mit diesen ganzen koitalen Verben, also ficken, bumsen, ballern, knallen, keine Ahnung. Das ist halt irgendwie auch so ein Mischbegriff aus tatsächlich einem destruktiven Verhalten im Sinne von angreifen, attackieren, fertig machen, töten, kaputt machen, alles Mögliche, was sich in so einem destruktiven Moment denken lässt und andererseits tatsächlich einer sexuellen Praxis. Ich habe da mal ein Zitat rausgesaugt. Ich biete euch mal beide Lesarten an. Also, Adios, irgendwie aus dem Ruhrpott, zum Rapper, Snagger in dem Song Adios, sagt nämlich, fick nicht mit mir und ich fick nicht mit dir, denn ich fick nicht mit dir. Deine Bitch fickt nicht mit dir, sie fickt jetzt mit mir, denn ich fick wie ein Tier. Lesart 1 heißt, im Sinne von koitalem Verb, von sexueller Praxis, habe keinen Sex mit mir, also habe ich keinen mit dir, weil ich nicht sodomistisch veranlagt bin. Deine Freundin hat keinen Sex mehr mit dir, weil sie hat jetzt Sex mit mir, weil ich so ein wildes Tier bin. Oder heißt es, die andere Lesart, einfach ganz einfach, ne? Man muss manchmal ein bisschen plakativ sein, okay, mach mich nicht an und du kriegst keinen Ärger mit mir, weil ich mit so komischen Leuten wie dir nichts zu tun haben will. Deine Freundin ärgert dich nicht mehr, sie ärgert mich jetzt, weil ich so ein Tier bin. Ja? Also zu sagen, absurd. Oder vielleicht geht auch beides zusammen. Ja? Es ist halt sozusagen von einem heteronormativen Hintergrund wird deine Bitch fickt nicht mit dir vermutlich nicht heißen, dass sie dich provoziert und dir Ärger bereitet, so, sondern dass sie halt tatsächlich dir sexuell nicht mal zur Verfügung steht. So. Aber es lässt sich halt auf eine Weise ad absurdum führen. Ein weniger lustiges Beispiel ist eins aus einem Song von Bushido, Basultan Hengst und Zart, drei Berliner Rapper. Da heißt es, wir sind die drei, die euch zicken, in den Zoo schicken, die euch so ficken, bis ihr Blut kotzt. Ich bin der Berliner, der nicht redet, sondern zuboxt. So. Also es gibt halt, da ist sozusagen die Gewaltkomponente, die Aggressionskomponente halt relativ deutlich und naheliegend und sichtbar. Ja. Spannend ist tatsächlich die Frage, wir hören mal ein Beispiel. Es gibt einen Song, der als das Indizierungsbeispiel schlechthin im Prinzip für so Indizierungsskandale überhaupt herbeigegriffen wurde. Das ist der Arschfick-Song von Sido. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Da geht es darum, in der ersten Strophe, dass Sido Sex, Analsex praktiziert mit einer weiblichen Person und das beschreibt und das genießt und er hat den aktiven Part. Und dann, das ist alles auch relativ gewaltvoll und unschön beschrieben, also man hat keine Freude daran. Und in der zweiten Strophe taucht plötzlich ein männliches Gegenüber auf. Da hören wir mal kurz rein. Das hier ursprünglich folgende Tonbeispiel wurde entfernt. Okay, ja, also plötzlich gibt es da einen Typen. Verrückt, ne? Also ich meine, trotzdem ist es sozusagen Sido der aktive Part weiterhin. Spannenderweise wurde genau nämlich auch diese Mehrdeutigkeit in so Beef, also Beef ist so Ärger haben miteinander, ja, in der Szenesprache, aufgegriffen. Da sagt nämlich ein anderer Rapper, der halt Sido in dem Song disst, Mädchen, irgendwas, bei Mädchen bin ich's, nee, irgendwer findet wen schön, vom Mädchen bin ich's gewöhnt, das mit dem Arschfix-Song wirkt etwas mysteriös, ja? Also er gibt plötzlich die Komponente rein, warte mal, bist du schwul, wenn du das machst? Wie kann denn das sein? Ein anderes Beispiel dafür, also ne, wo das plötzlich diese andere Lesart vorgeschlagen wird. Anderes Beispiel ist, es gibt einen Berliner Rapper, der heißt B-Tight. Das ist ein schwarzer Mann, der sich tatsächlich getraut hat, das N-Wort in zwei verschiedenen Albentiteln unterzubringen. Das eine heißt, Zitat, ganz wichtig, das eine Album heißt Der Neger in mir, wo er mit allen möglichen rassistischen Klischees auch in der ganzen Visualisierung und Ästhetisierung arbeitet. Und auch da gab es halt einen Diss-Track gegen ihn, der sagt, ja, der Neger in dir, Zitat, dein schwuler Freund. Ja? Also zu sagen, es ist eigentlich so als so ein wildes Ding von, wenn B-Type böse wird, dann kommt der halt in ihn durch, so sowas intendiert. Und dann kommt plötzlich in einer Konfrontationssituation in einem Song die andere Lesart zutage. Ja? Also sagen, die Leute scheinen sich innerhalb auch selber nicht wirklich klar darüber zu sein, was jetzt wie gemeint ist oder nicht. Also ich weiß es nicht. Gut, aber das ist halt so ein Beispiel. Auch überhaupt wurde halt Sido dann, nachdem das einmal gesagt wurde, wegen dieser Arschfix-Sache relativ häufig damit konfrontiert. Um einen Punkt mal schon mal vorwegzugreifen. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit einer sehr einflussreichen Person, einem sehr einflussreichen Journalisten und Mentor und Produzenten aus der Berliner Szene, der sagte, ja, er findet es schon mal ganz gut, dass überhaupt ein heterosexueller Mann dazu steht, dass er Analsex praktiziert und ohne Angst haben zu müssen, als schwul verstanden zu werden, sage ich, naja, ist jetzt auch nicht so schwierig, wenn er das aktiv macht. Und dann war tatsächlich die Antwort, ja, das mit dem passiven Analsex ist ja schwierig. Wieso? Na, man wird ja dabei penetriert, sag ich, ach was. Und dann sagt er, ja, aber dazu braucht es ja auch eine Menge Mut. Dann denke ich, wenn ich penetriert werde, wenn ich Sex habe, dann bin ich mutig oder was? Das ist ja der Wahnsinn. Vielen Dank für diese Nachricht. Ja. Also ich meine, so funktioniert die Denke. Das ist ein erwachsener, sehr einflussreicher Mensch in dieser Szene, der auch von allen möglichen Medien und so immer mal wieder zur Rate gezogen wird, wenn die Öffentlichkeit feststellt, dass Hip-Hop gewaltverherrlichend ist, ja. Also, gut. Nun gut, kommen wir aber mal zu dem eigentlichen Fokus, zu den Heterosexismen im Sprachgebrauch. Ich habe mir mal erlaubt, sozusagen zwei Unterscheidungen vorzunehmen. Zum einen Heterosexismus als so eine Art sprachlich-adjektivisches Element, also was wie ein implizierter Heterosexismus in Abgrenzung zu explizitem, eindeutigen, intendierten, propagandistisch, politisch eindeutigen Sexismus, Heterosexismus. Das Ding ist, dass es im Rap relativ strikte Vorgaben gibt, wie sich das so mit dem Schreiben verhält, wie man was schreibt. Es gibt diesen Viervierteltakt, der bestimmte Flows, also bestimmte Intention und Intonation und Sprachsatzflüsse sozusagen ermöglicht. Und dann muss auch noch in einer Weise darauf gerimt werden. Also so ein Haus-Maus-Klaus-Ding geht gar nicht so, kannst knicken, so darf niemand mehr schreiben. Also sozusagen, es gibt die Erwartung, dass möglichst aufwendig gereimt wird. Am besten mehrere Silben pro Zeile. Sozusagen der Idealfall wäre, so eine ganze Strophe, in jede Silbe reimt sich in der nächsten Zeile auf die nächste und so weiter. Also möglichst aufwendig zu reimen. Das Ding ist, dass zugunsten der Form sozusagen der Inhalt des öfteren Mal auf der Strecke bleibt. Und da kommt sowas bei raus, auch aus dem Song, von dem wir vorhin schon was gelesen haben. Da heißt es nämlich, ich bin on top of the games, ihr seid nur plappernde Gays, ich komme und kacke in dein Face. Also ich meine, weiß nicht. Ja, es ist, das ist wahr. Ja. Ich bin schon vermutlich, ich glaube, ich desensibilisiere mich auf eine Weise. Also es geht nicht um Gays. Vermutlich an der Stelle ging es ihm nicht darum, tatsächlich homosexuelle Männer oder so oder homosexuelle Menschen im Allgemeinen zu diskreditieren, sondern er braucht einfach einen Reim auf Game, Face, Ace, Niete. Ne? Also im Prinzip ist es nur so ein lautliches Ding. So. Der hätte auch alles Mögliche stehen können. So. Aber es ist halt Top of the Game, Plop on the Gays, Kacke nennt, das ist halt so ein Flow-Ding letzten Endes. So. Ich hatte dann immer ganz dringend das Bedürfnis, das zu machen, was ich mit den Jugendlichen mache, wenn ich die in den Workshops habe. Und da hingehen und sagen, Mensch, das kannst du doch viel besser. Wirklich, komm, wir gehen da nochmal ran. Man kann auch was anderes, wenn du sagst, ich bin cool und du bist schwul, steht dann halt immer, ja, Abgrenzungsding, ne, haben wir alle schon gehört. Und dann kann man mit denen so ein bisschen rumsuchen und denen erzählen, okay, gib dir ein bisschen Mühe, du findest auf jeden Fall noch eine Alternative, ich bin fest davon überzeugt. Mit den Jugendlichen klappt es, die lassen sich was von mir sagen. Zu Urchin Dice kann ich leider nicht fahren und sagen, hier, Keule, pass auf. Wenn wir mal ein Bedürfnis. Anderes, bisschen heftigeres Beispiel ist tatsächlich eins von Santino, der war auch zwischenzeitlich so 2005, 6, 7 war der wahnsinnig gehypt. Mittlerweile hat er sich ein bisschen zurückgezogen aus der Szene, aus einem Song namens No Homo, von dem wir später noch was hören werden. Heißt es mich auch an einer Stelle, und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie halt einfach Sinnentleerung zugunsten von tollen Reimen passiert. Da heißt es, gib mir einen verfickten Beat und ich geb Tuck und einen Hörsturz, hab Chicks, die lutschen, als würden sie Schwerter schlücken im Zirkus. Ja? Also abgesehen von dem völlig inakzeptablen, krassen, phallozentristischen, ekligen Bild, so was da gebraucht wird, geht es halt darum, okay, also Hörsturz, Zirkus funktioniert als unreiner Reim. Und es geht halt eben um das, ne, um das Schlucken, darauf einen Reim zu finden, okay, da bietet sich halt Token an sozusagen. Es geht eben nicht darum, dass tatsächlich seine Musik so krass ist, dass ausgerechnet homosexuelle Männer davon unglaublich beeinträchtigt werden. Also das ist nicht die Intention, unterstelle ich mal. Aber das ist natürlich am Schluss, weshalb was bei rumkommt, und das ist halt natürlich Heterosexismus, aber eher implizit. Und das ist schon schlimm, dass das Implizite ist. Das Explizite sieht nochmal ganz anders aus, und jetzt kündige ich auch schon mal langsam an, dass jetzt zwei relativ, oder zumindest ein ziemlich krasses Beispiel kommt. Bei den intendierten Sachen geht es halt ganz klar darum, sozusagen effeminierte, verweiblichte, verweichlichte Männlichkeit zu diskreditieren, um eben die eigentliche Männlichkeit im Sinne von Othering zu sichern. Und es gibt da tatsächlich einen sprachlichen Code, der gebraucht wird, um sicherzustellen, dass man nicht als schwul verstanden wird. Dieser Code heißt No Homo. Also wenn ich etwas sage, was als schwul verstanden werden könnte, kann ich ein Ey, No Homo hinterher schicken und alle wissen, ah, okay. Puh, ganz knapp. Also sowas wie, steht ein Typ auf der Bühne, macht da sein Konzert, irgendwie nur Typ im Publikum, wegen Männerdominanz in der Szene oder was auch immer. Und dann sagt ihr, ey, Alter, ihr seid ein geiles Publikum. Und dann könnt ihr ja geil als irgendwie sexuell attraktiv verstanden werden. Und dann sagt ihr, ey, no homo. Ja, und alle wissen, okay, wir sind nur ein gutes Publikum. Sehr heterosexuell und überhaupt. Oder zum Beispiel, also das ist auch so ein US-amerikanischer Import tatsächlich, dieser Satz. Oder ein anderes Beispiel, erst kürzlich in einem Interview gesehen mit Kool Savas, wie gesagt, derjenige, der mir den Titel geliehen hat für den Vortrag, der sagt dann, als es darum ging, wie er darauf reagiert, so als King of Rap, offiziell gekrönt vom größten deutschsprachigen Hip-Hop-Magazin, dass wenn Leute ihn immer noch angreifen, obwohl er doch offenbar sozusagen derjenige ist, welcher, und Songs noch gegen ihn schreiben, so Disflex gegen ihn schreiben, dann sitzt er schon mal so im Studio und ärgert sich, und dann kommt sein Produzent zu ihm und holt ihn dann runter, Zitat, und dann aber, ey, no homo, also holt ihm, also da hat er was mit dem Fellen durcheinander gebracht und so, aber es, und dann sitzt er halt da und ist halt so, er ist halt so ein netter 35-jähriger Typ, der aus Berlin nach Heidelberg gezogen ist, wirklich unheimlich erfolgreich, technisch wahnsinnig gut, inhaltlich wahnsinnig indiskutabel. So ist es halt so, macht auch so Tierschutz und ist so vegetarisch und so und sitzt dann da in dem Interview und isst so ein Obst und aber lässt halt sowas fallen. Also man ist so angehalten zu sagen, ey, das ist irgendwie cool, das ist nett, so der ist charmant, der ist kein böser Mensch. Aber der reproduziert halt sowas mit so einem Grinsen und die haben alle wieder, haha, ja, ich bin der Homo, auf jeden Fall, voll lustig so, ja. So, das ist halt so das Problem, dass es auch so Möglichkeiten gibt, das so einigermaßen charmant zu verpacken. Achso, darf ich ganz kurz sagen, du schreibst da hinten irgendwas. Ich kann dir gerne die Slides zur Verfügung stellen, wenn du magst. Ja? Okay, vielleicht hätte ich das mal vor einer Stunde sagen sollen. Okay, gut, lass uns connecten, das ist blöd. Gut, jetzt. bisschen spät. Genau. Und Santino erklärt doch in dem einen Song nochmal, in diesem No Homo Song, ganz konkret, wie das funktioniert, wie man das verwenden kann. Nämlich, mal gucken wir mal, wo haben wir das denn? Das hier ursprünglich folgende Tonbeispiel wurde entfernt. Ja, also es gibt die Gebrauchsanweisung in dem Song. Sag No Homo, wenn du etwas Schwules sagst, wie, Doppelpunkt, ich glaube, jeder von euch ist jetzt gut am Arsch. Gut. Die restlichen Strophen sind ansonsten auch gefüllt von allen möglichen anderen Battle-Krams und Sexismen und so weiter. Der Song ist halt nicht auf 3 Minuten 30 Radiolänge komplett auf Homophobie gekämmt. Es gibt einen Song, der ist das. Das ist so das krasseste Beispiel, was ich kenne. Das ist auch ein einmaliges Beispiel. Es gibt zwei Berliner Rapper namens G-Hot. Der war zwischenzeitlich bei Agro Berlin, so dem größten Independent-Label, wo Sido, Vitaid, Flair, alle möglichen Leute daraus hervorgegangen sind. Und eben auch dieser G-Hot. Und der andere Typ ist genau Boss A, a.k.a. Die Kralle, die, soweit ich weiß, Lehramtsstudent. Der war lange Zeit bei Royal Bunker, das Label gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Royal Bunker ist ein ganz wichtiges Label gewesen in Berlin, das hat diesen ganzen Battle- und Gangster-Rap-Ding total nach vorne gebracht. Alle diese mittlerweile sehr großen Leute sind da irgendwann mal gewesen. Der Typ, der das Label lange Zeit betrieben hat, ist genau der, auch der meinte, dass es Mut braucht, um penetriert zu werden, im Übrigen. Ja, also die Kreise schließen sich immer mal wieder. Das ist alles sehr tendenziell incestuös im Hip-Hop. Alle sind mal mit dem und dem und machen da Musik und dann werden sich so die Crew-Namen auf die Unterarme tätowiert und dann trennt man sich wieder und dann hat man diese Tätowierungen und sowas alles. Genau. Die haben einen Song gemacht, der 2007 nach deren Aussage ohne ihr Wissen veröffentlicht wurde im Internet. Der Song heißt Keine Toleranz. Und kurz nachdem das Ding veröffentlicht wurde, gab es sofort eine Anzeige wegen Volksverhetzung. Die sind jetzt 3 Jahre später auch zu so und so viel Sozialstunden verknackt worden. Also man kann sowas auch mal machen in Deutschland und muss dann halt irgendwie ein paar Sozialstunden, also so, geht irgendwie. Ja. Agro Berlin hat, also das Label, was G-Hat damals beherbergt hat, hat sich dann auch distanziert von dem Moment, nee, das ist uns zu krass, damit haben wir nichts zu tun, haben sich halt zurückgezogen, so. Die Szene sagt, der Typ auch einfach nicht erfolgreich genug. Irgendwie kam das wohl auch ganz gelegen, dass er so viel Scheiße gebaut hat und man ihn deswegen irgendwie abstoßen konnte. Also ich glaube nicht, dass die von sich aus gesagt hätten, Junge, das war eine Nummer zu krass, so geht's nicht, du bist raus. So. Das war halt eher dann eine Reaktion auf sozusagen die öffentliche Auseinandersetzung. Genau. Wir machen es mal anders. Wir gucken mal erstmal die Stellungnahme, die veröffentlicht wurde, nachdem der Song, nachdem es auf dem Song oder aufgrund des Songs diese Anklage gab. Da erzählt uns eben G-Hat, wie er das jetzt alles so sieht. Danach gibt es den Song. Das hier ursprünglich folgende Tonbeispiel wurde entfernt. Also, Homosexualität bedeutet Pädophilie bzw. Pädosexualität zusammengedacht. Ja, ist ein unglaublich toleranter Mensch, deswegen heißt der Song auch Keine Toleranz so. Veröffentlichung ist das eine, das ist das Problem, dass er den geschrieben hat, scheint er irgendwie vergessen zu haben. Ja, also Entschuldigung, wenn ich jetzt so sarkastisch werde, aber meine Tränen sind mir zu schade, ja, ganz ehrlich. Und natürlich gibt es am Schluss noch die Gelegenheit, gleich mal das neue Album zu bewerben. Der macht immer noch Musik, natürlich. Das aktuelle Label, auch mit dem anderen Typen zusammen, heißt Suppe in der Puppe. Ja, immer sprachlich ganz raffiniert. Und die werden auch noch gebucht. Es gibt gerade, eigentlich jetzt am 21. August, wurde verlegt auf den 23. Oktober, ein sogenanntes Help Music Festival in Berlin, das, wo irgendwie so Leute eingeladen werden, die sich durch soziales Engagement auszeichnen, beziehungsweise es wird auch ein Award verliehen, genau, es geht um die Verleihung des Awards für verschiedene Kategorien in Popmusik und zusätzlich gibt es halt ein riesen Rahmenprogramm, die waren eingeladen, ich war eingeladen, ich habe gesagt, liebe Leute, wisst ihr eigentlich? Habe denen ein bisschen Recherchearbeit abgenommen, die wurden wieder ausgeladen. Und dann war der Krawall natürlich groß, das ist schon so lange her, das war doch nur der eine Song und so weiter. Ja? Also zu sagen, das ist noch nicht bekannt genug, dass, also ich meine, jeder soll die Chance kriegen, sich zu rehabilitieren in einer Weise. Aber was ist das für eine Stellungnahme? Ja? So. Und im Übrigen gibt es auch noch ein anderes Interview, was für irgendein WDR, Dreisat, was auch immer Magazin gegeben wurde, wo dann halt auch so, Sachen kommen wie, was eben genau sozusagen diesem rassistischen Diskurs so arbeitet, von wegen, ja, mein Vater ist Türke, ich habe halt gelernt, dass das irgendwie nicht Gott gewollt ist. Ja? Also, diese Stellungnahme birgt echt Material für eine Abschlussarbeit, so, was diese Stereotype angeht. Und wie gesagt, also die bekommen noch weiterhin ihre Gelegenheiten aufzutreten. Also wenn noch befreundete Rapper-Kollegen, die halt auch bei diesem Festival eingeladen wurden, ist nicht darauf gestoßen, dass, also ist halt immer das Erste, was du machst. Du bist irgendwo eingeladen, guckst dir an, wer tritt da noch auf. So. Und dann überlegst dir, gehst du damit an die Veranstalterin oder verabschiedest du dich gleich so. Und wie gesagt, also die waren natürlich reichlich angepisst darüber. Ich meine, die haben halt dann noch andere Leute eingeladen, die genauso indiskutabel sind. Ja. Die haben halt eben nur diesen einen Song nicht gemacht. Wir hören da mal jetzt rein. Also wie gesagt, durchatmen. Wir hören mal den Refrain und eine Strophe nur als... Das hier ursprünglich folgende Tonbeispiel wurde entfernt. Das lässt sich relativ einfach erklären. Frauen sind keine Gefahr für Männer. Lesben sowieso nicht. Also für Männlichkeit. Und weibliche Homosexualität wird halt in so einer heterosexuellen Porno-Fantasie in einer Weise ästhetisiert und alles andere existiert nicht. Also es gibt auch Songs, wo es dann heißt, irgendwie bla bla bla, Mannsweib, Penisneid, Haare an Beinen und so weiter, aber sozusagen die Mühe, die sich gemacht wird, um das zu thematisieren, das ist irrelevant. Ja. Kennt man ja auch aus anderen Bereichen tatsächlich so. Also sozusagen lesbisch schon in Ordnung, solange sie halt tendenziell auch heterosexuell agiert. Irgendwann mal dann danach. Ja. Ja, gut. Das war jetzt quasi das Schlimmste, was wir hören konnten. Genau, ja, die sterben dann, ja genau, die ist halt der Grund, warum die Väter aussterben, genau. Es gibt auch, also ich glaube, wir kommen dazu nicht mehr, aber es gibt auch ein Interview mit Bushido, wo es dann halt auch, wo er auch sagt, so, naja, also er sitzt in dieser Runde von, ah nee, wir kommen später darauf, wir sind gleich da, ich darf nicht springen, sonst werde ich konfus. Ja, genau, ja. Und der Berlin-Bezug ist sehr groß in Berlin. Alle sind scheiße stolz auf diese Stadt so. Also ich kann schon verstehen, dass wenn man nicht cool ist mit Deutschland, dass man wenigstens mit seiner Stadt cool ist so, aber das ist ja nicht der Gedanke dabei. Also es gibt auch Verknüpfungen zu Antisemitismus in so Songs dann. Ja. Okay, also sozusagen nochmal mit den beiden Fragen der Rückgriff. Ob sich das eben auch als homoerotisch lesen lässt, im Sinne zu dem, was ich vorhin sagte, zu dieser Arschfick-Song-Sache irgendwie. Also es gibt ja so eine Idee von, okay, so Knastschwulheit, ja. Wenn da nichts anderes zur Verfügung steht, dann macht man halt sowas, aber sozusagen die Machtdemonstration muss trotzdem noch stattfinden. Und läuft man Gefahr, irgendwie als schwul verstanden zu werden? Oder wie verhält sich das? Oder ist die Macht so groß, dass selbst wenn ich eine homosexuelle Praxis oder eine als homosexuell verstandene sexuelle Praxis wie Analsex habe, ob meine Heterosexualität trotzdem noch gesichert ist, weil dieser männliche Aspekt so zentral und so stark ist und mir so sicher im Rücken steht, dass mir im Prinzip nichts passieren kann. Ja? Also ich glaube, ich fand es sehr spannend, als ich so wechselseitig Homosexualität vorgeworfen wurde, ne? Von wegen der in dir und diese ganzen, dein schwuler Freund und so. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie das noch stärker ausreizen, einfach um sich gegenseitig so zu irritieren, dass keiner mehr weiß, was vorne und hinten, oben, unten ist. Problem ist eben nur, dass es halt immer wieder mit den Stereotypen einhergeht. So, ja. Also das sind halt so diese, ne, diese Fragezeichen dahinter, wie gesagt, sind halt auch einfach in meinem Kopf noch, wie lässt sich damit umgehen. Und es ist nicht einfach, in diese Szene tatsächlich zu intervenieren. Also ich meine, mache irgendwie meine Musik und werde auch relativ stark rezipiert und beziehe mich eben auch immer wieder auf diese Themen. So, wenn ihr Bock habt und nachher zu dem Konzert kommt, mache ich gerade Werbung. Ja, ich mache Werbung. Dann werdet ihr das auch hören. Ich hatte kürzlich mal wieder einen Fuß in einer regulären Rap-Szene, hatte auf dem größten Hip-Hop-Online-Portal ein Interview auf der Startseite. Eben mit diesem ehemaligen Royal Bunker Labelchef, dem Typen, der meint, Penetration braucht Mut. Die Kommentare unter dem Interview, und es ging halt genau um diese Themen, waren so unterirdisch, so gruselig. Also wenn ihr meinen Namen und rap.de googelt, dann kommt ihr auf das Interview. Und ich habe das gewusst, dass das passieren wird so. Ja? Aber es ist so verankert noch und sowas von zementiert. Also es gibt vereinzelt Leute, die dann sagen, ja, so, ich finde die Alte zwar scheiße, aber man kann ja mal drüber diskutieren. Und dann wurden aber zum Großteil einfach alle Stereotype, alle Fantasien so in allen Varianten und Formen so heftig reproduziert, weil sie einfach den Anlass dazu hatten. Also es ist wahnsinnig schwer, in diese Szene zu intervenieren, in irgendeiner Weise, die sich als emanzipatorisch oder progressiv verstehen können. Es ist wahnsinnig schwer. Du wirst gehasst ohne Ende. Es gibt ein Aggressionspotenzial, vor allen Dingen im Internet, weil es natürlich anonym ist. Ja. Es ist echt krass so. Also ich frage mich selber manchmal, warum ich mir den Schuh anziehe. Und ich weiß halt auch tatsächlich nicht, ne, ob jetzt, wenn wir so eine Aufzeichnung haben, so, wer klickt sich wann wodurch und stößt zufällig darauf, so. Ich wohne in den gleichen Bezirken wie diese ganzen Leute. Also es ist halt nur eine Frage der Zeit, bis das Ding irgendwann mal tierisch gegen die Wand läuft. Ich weiß halt, also sozusagen meine Sicherheit ist eben, dass ich weiß, dass es einfach eine Community und eine Szene gibt, die das Gleiche denkt wie ich und sozusagen ich halt nur die eine Figur bin, die halt aus dem Hip-Hop zufällig rübergewandert ist, ja. Aber es ist, ohne das jetzt unnötig dramatisieren zu wollen, aber es ist echt, echt krasser Scheiß, weil das ist anstrengend, das tut weh, ja. Aber ich meine, das kennt ihr alle, wenn ihr in irgendwelchen Zusammenhängen aktiv seid und provoziert und euch auseinandersetzt und halt laufend auch als Projektionsfläche dann hier halten müsst. Ja. Projektion, das war eine ungewollte Überleitung, sehr schön. Genau, die Frage, wie geht Öffentlichkeit eigentlich damit um? Ich habe mir mal 4 Leute rausgegriffen, die alle sehr bekannt sind, alles Berliner. Und es gibt so einen Wandel von so medialer öffentlicher Wahrnehmung, von sowas wie, das sind die Bösen, die Ausländer, die diese ganze Pornografisierung, Gewaltverherrlichung, uns hier ins Land tragen, in unserer Gesellschaft verbreiten. Also es gibt, ne, wie gesagt, Projektionen, die haben damit nichts zu tun. Die Gesellschaft ist das eine, die sind die anderen, die sind dafür verantwortlich, wir sind fein raus. Und das ist eben das Böse. Also mit Indizierung meinen die, sei irgendwie alles getan, was unglaublicher Käse ist, funktioniert überhaupt nicht. Das ist die beste Imagepolitik, die diese Leute haben können. So. Gibt es auch noch ein schönes Statement von einem der Rapper, gucken wir auch gleich. Und zum anderen gibt es tatsächlich so eine Form mittlerweile von Normalisierung und damit Stabilisierung dieser Inhalte auch. Ja. Also ein Sido, der diesen Arschfix-Song gemacht hat, der das Beispiel für Indizierungsprozesse schlechthin war, der Buhmann überhaupt war noch vor 5, 6, 7 Jahren, ist mittlerweile in einer Popstar-Jury, um jungen Frauen zu sagen, ob sie singen können oder nicht und ob sie gut aussehen oder nicht. Ja. Der mit irgendeiner Kandidatin für die Bundestagswahl durch einen Tiergarten in Berlin flaniert ist und auf ProSieben über Politik gesprochen hat, so im Sinne von, sie sagt, sie sei Frauenbeauftragte in der SPD, er sagt, er sei Frauenbeauftragte auf der Straße. Ja. Einen Frauenarzt, der unglaublich krassen Scheiß gemacht hat, also der Typ ist halt einfach so der Pornorapper, Gewaltpornorapper schlechthin gewesen, mit einem anderen noch in Berlin zusammen, der dieses ganze Movement unglaublich vorangebracht hat, der einen wahnsinnigen Output hat, der unglaublich viel produziert. Also diese Texte lassen sich ja noch relativ flink runterschreiben, insofern ist es keine große Leistung. Ja. Der mittlerweile den Switch geschafft hat hin zu so einem Ballermann-Typen, also der, ich weiß nicht, bei diesen Hey, was geht ab-Song kennt, ist halt so ein Party-Ding, wo man dann halt irgendwie nach 3 Liter Bier ganz hervorragend bei feiern kann. Der halt letzten Sommer irgendwie wochenlang letztes Jahr und dann auch noch darüber hinaus wochenlang mit diesen Songs und jetzt auch immer wieder in den Charts rumhängt, in den Top 10 so. Alle vergessen offenbar, dass da mal was ganz anderes lief irgendwie. So anlässlich zu rechtfertigen, wird irgendwie auch nicht so wirklich geschaffen, es dann wird irgendwie so hingenommen. Sehr schönes Beispiel, ganz genau, ja. Ja, in der Tat. Ich hatte auch kürzlich eine Situation in Potsdam auf dem Markt der Demokratien, wo sich so verschiedene Projekte vorgestellt haben, was so war, mit Sport gekoppelt, lief das halt auch. Also es gibt von dem Hey, was geht ab-Song, gibt es halt auch so eine Fußball-WM-Variante. Und ich musste dann die Leute, ja, und da war dann halt irgendwie irgendein brandenburgischer Innenminister, der hing dann da rum und das Ding lief im Hintergrund. Ich dachte so, ey Typ, so kennst du dich nicht aus. Also ich meine, so, du musst jetzt kein Fan sein, aber das ist deine scheiß Verantwortung, dann muss ich mich darum kümmern, dass der Song ausgestellt wird. So, ja, danach liefen halt Sportfreunde stiller, war jetzt auch nicht so viel besser, aber so, tatsächlich, das wird hingenommen, ja, klar. Ne? Also es gibt dann so auf jedem Ballermann-Hits 5-Stunden-Ding, auf RTL 2 läuft der genauso wie Jürgen Drews und Micky Krause so. Also das ist so die Kategorie jetzt, ja. Der wurde zwischenzeitlich nochmal verurteilt, glaube ich, Dezember letzten Jahres wegen gewaltverherrlichender Inhalte. Da gab es nochmal irgendjemand, der Rabatz gemacht hat, aber das war nicht sehr stark in den Medien. Da musste irgendwie 20.000 Euro abdrücken, aber ich glaube, das kratzt ja auch nicht so wirklich. Ja. Bushido, auch schönes Beispiel. Auch da unglaubliche Texte, immer wieder super krasser Scheiß. Nach wie vor auch immer wieder so zwischendurch. ein Skandal nach dem nächsten gewesen. Mittlerweile hat er sich von Bernd Eichinger sein 30-jähriges Leben verfilmen lassen. Dann sitzt denn da die Frau Hannelore Elsner, die ich bis dahin eigentlich immer ganz charmant fand. Und sie wird gefragt, ja, Frau Elsner, wie ist denn das, wir wissen noch der Bushido mit den Texten und so. Und dann sagt sie so, ja, also einfach nicht um sie zu bashen, sondern einfach um so ein bisschen eine Haltung wieder zu geben. Und sagt sie, ja, es ist halt nicht einfach. Und er ist aber ein charmanter junger Mann. Ja, Punkt. So. Ich habe auch noch ein Video dabei, wo er irgendwie in der NDR Talkshow oder so sitzt und dann steht da Bushido Musiker und eben nicht Bushido Sexist. Wo er halt auch erzählt, ja, dass er dem Typen damals irgendwie einen Schädelbasisbruch verpasst hat, so, das ist halt irgendwie blöd gelaufen, aber er hatte dann irgendwie zur Gerichtsverhandlung wenigstens die Gelegenheit, sich mal einen neuen Anzug zu kaufen, den trägt er übrigens auch heute Abend und es sieht doch auch ganz gut aus, oder? Ja, also. Und auch das mit den Schwulen und so soll jeder machen, aber was passiert denn, wenn jetzt alle schwul werden und die Menschheit stirbt aus? Ja? Und überhaupt. Und also auch da wieder Pädosexualität, Homosexualität zusammengedacht und. Also es ist absurd. Aber er sitzt dann da in dieser Runde zwischen irgendwelchen ZDF-Frühstücksfernsehmoderatoren und irgendwelchen Universitätsprofessoren und irgendwelchen Autoren und so weiter. Da heiraten welche. Lustig. Genau. Und wird, also es gibt halt dieses Ding von, naja, ne, also wo es auch heißt, Bushido, warum schreibst du denn nicht mal bessere Texte? Mach doch mal was Positives. Und sagt dann, naja, wenn man mich darum bitten würde, ich würde das auf jeden Fall machen. Hä? So, muss man nicht dazu auffordern, ja? Also absurd irgendwie. Und auch Bas-Sultan Hengst ist eben auch so einer, hat irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 Alben rausgebracht, alle indiziert und dann ist er aber halt irgendwie so Repräsentant von so einem Gewaltpräventionsprojekt in Berlin-Kreuzberg-Neukölln, wo es darum geht, Jugendliche eben von Gewalttaten abzuhalten. Das Album heißt, das aktuelle Album heißt Zahltag, eben indiziert. Wenn du auf der Seite von diesem Gewaltpräventionsprojekt bei den Links seinen Namen angibst, landest du direkt auf seiner MySpace-Seite. Der Song, der zuerst anfängt zu laufen, heißt Funkel, Funkel, kleiner Stern und berichtet irgendwie in den ersten paar Sekunden von einem Vergewaltigungsszenario mit irgendwie GHB, irgendeine Pille im Glas, bam, bam, wie auch immer sie war, scheiß mal drauf, so ich bin da. Ja. Also zu sagen, es gibt offenbar keine Anlässe, gründlich zu recherchieren, weder wenn irgendwelche Festivals Jihad und Kralle einladen, noch wenn sich die Moderatorin von der NDR Talkshow oder Riverboard oder was es war, irgendwie sich halt irgendwie von vornherein beispielen im Umgang mit ihm, dass Frauenarzt die Gelegenheit bekommt, im deutschen Fernsehen seinen Kram zu verbreiten, beziehungsweise zu sagen, die Zeilen tauchen ja nicht mehr auf. Also die Texte haben sich ja schon ein bisschen verändert so. Aber die Bilder, die da drin in den Videos noch stattfinden, bedienen die gleichen Motive. Ja, es ist alles, der Wandel ist sehr, sehr vordergründig nur. Und niemand bleibt ernsthaft dran zu sagen, Keule, was ist da los? Verhalte dich mal zu dem, was du sagst. Ja? Und wenn das jemand tut, dann ist man halt alle so, ja, nur lass ihn doch. Es ist irgendwie so, boah, jetzt kommt wieder diese verkniffene Feministin, ey. Alle sind schon genervt, ja, im Vorfeld. Und man hat doch gar nichts gesagt. Und der Punkt der Indizierung, also halt eine Möglichkeit sozusagen, über ein staatliches Instrument dagegen vorzugehen, hat halt solche Sachen zur Folge. Das hier ursprünglich folgende Tonbeispiel wurde entfernt. Also so viel zu der Wirksamkeit von Indizierung. Und dann der Frage danach, wie verhält es sich denn eigentlich mit Leuten, die tatsächlich irgendwie als progressiv verstanden werden? Ich habe mir mal 3 Leute rausgepickt. Das ist natürlich total irgendwie annoying, sich die ganze Zeit an diesen Negativbeispielen abzuarbeiten. Achso. Es gibt natürlich im deutschsprachigen Raum keine Rapperinnen, die so groß sind, also so bekannt und so weiter, so verkaufen. Es gibt trotzdem welche, die aktiv sind und die auch in der Szene gehört werden. Und da gibt es eine spannende Haltung von, also es gab eine Frau, die in der Szene relativ anerkannt ist. Oh Gott, was passiert jetzt? Ich warte einfach. Die dann halt, es gab in Berlin eine DVD, die heißt Rap City Berlin. Die halt, da gab es so 3 Templer und 2 DVDs, wo die Berliner Szene abgebildet werden sollte. Meiner Meinung nach nicht geglückt. Und dann sagt sie halt, also ne, hier die ganzen Schwuchteln mit ihrem Blabla und dieses und jenes so, Männer müssen wieder richtige Männer sein und Frauen müssen wieder richtige Frauen sein. Spannenderweise bedient sich aber überhaupt nicht an einem traditionellen Weiblichkeitsbild, weil sie halt so mit MGs und Waffen und Krams in ihrer Visualisierung und in ihrer Ästhetisierung hantiert. Ja? Also es gibt diese Widersprüche. Frauen sind tendenziell eher dabei, sich noch selbst zu rechtfertigen. Also ich glaube, erstaunlicherweise machen die dieses Othering-Ding nicht so stark. Die sind immer noch von wegen so, ich bin zwar eine Frau, aber ich bin trotzdem überkrass und bla bla bla bla bla. Also sie sind tatsächlich eher irgendwie bei sich und sind laufend in diesem Legitimationsding drin. Ja? Deswegen findet es da nicht so stark statt. Ich habe aber ein Beispiel dabei von einer Frau, die, da sind wir noch genau bei denen, wenn das jetzt hier funktionieren würde, wäre ich total dankbar. Scheiße. Naja, kann ich das so machen. Bei einer Frau, die aus dem Nichts plötzlich kam, überall in der Öffentlichkeit thematisiert wurde, ganz viele Gelegenheit hatte zu sprechen. Ich glaube, sie kommt aus Bremen. Und wo es hieß, oh, endlich macht meine was anderes. Ja? Und bei ihr stellt sich auch die Frage, ob Resignifizierung möglich ist. Das ist Lady Betray, die rausgegangen ist mit der Ansage, ich bin Deutsch-Türkin, ich bin Akademikerin, ich bin Porno-Rapperin und was ist sie noch? So. Also sie macht so ein Konglomerat an Konzepten auf, die sich eigentlich völlig ausschließen, aber sie probiert das zu verbinden. Und sie wurde auch an der Linken relativ stark gefeiert, so von wegen, okay, cool, hier ist endlich mal diese sexuell fordernde, aggressive Frau, die zu ihrer Promiskuität steht oder was auch immer. Ja. Und da muss man überlegen, ist das jetzt so Kontrasexismus oder ist das wirklich progressiv? Deswegen fällt sie unter diese Kategorie, wie progressiv ist eigentlich meiner Meinung nach. Ich habe mich am Anfang tierisch gefreut, dass es sowas wie sie gibt. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mal genau hinzuhören. Und habe festgestellt, dass sie zum Beispiel in so Interviews wahnsinnig übergrifflich ist, laufen die Leute rechts und links um sich rum anfest, so. Was eine Unart ist, was soll das? Also auch sie als Frau hat dazu keinen Grund, kein Recht, kein irgendwas. Sie hat ein ganz unmögliches Frauenbild, super normativ, super logistisch. Also dein Körper ist dein Kapital, kauf dir teure Klamotten, kauf dir gutes Parfum, kauf dir gutes Make-up. Trag hohe Schuhe, so rockst du das Ding. So funktioniert eine Bitch. Also sie benutzt diesen Begriff auch. Sie probiert diese Resignifizierungssache tatsächlich zu umzusetzen. So. Sozusagen alle anderen Verständnisse von Weiblichkeit finden darin nicht statt, werden überhaupt nicht benannt. Also man könnte auch sagen, okay, gut, mein Film ist ein anderer, aber alle anderen sind auch cool. So. Also es könnte ja so einen Moment von Solidarität oder so geben, aber den habe ich jetzt nicht gefunden. Ansonsten, ja, okay, genau. Deswegen sage ich am Anfang, ja genau, das ist jetzt die Frage, ne? Was ist denn mit der, wo beginnt unser inhaltlicher Kompromiss? Ich habe genau aus den Geboten auch ein, auch absurd, dass es sich auf so christliche Terminus blablabla bezieht, aber ich habe genau ein Beispiel aus den 10 Geboten gleich dabei, was ein bisschen enttäuscht wiederum. Ganz kurz meinen Gedanken fertig, es gab eine Situation, wo ich hatte das Glück, eine Prüfung machen zu dürfen über sie, an der Uni hatte ich eine sehr coole Professorin, die mir das lief praktisch. Deswegen habe ich mir wirklich alles Mögliche von ihr reingezogen. So. Vielleicht bin ich auch zu hart und zu streng, so. Aber sie hatte so eine Internet-Sendung, die hieß Kleine Fische, große Fische. Und hat sie sich halt irgendwelche Leute eingeladen, mit den Interviews gemacht. Kleine Fische, große Fische hieß die. Ich weiß nicht, warum sie, aber so hieß es. Und sie saß halt auf ihrem Bett und in ihrem... Kann man noch sehen, genau. Und da war dieser eine Rapper, B-Tide, von dem ich vorhin sprach, der mit diesem rassistischen Selbstbezug... war zu Gast und dann ging es irgendwie darum, sagt sie, ach, bitte setz doch mal deine Sonnenbrille ab, ich würde dir so gerne in die Augen gucken. Und er sagt, nee Mann, ich habe keinen Bock. Und sagt sie, mach doch mal dies, das. Und dann sagt er, ja, was ist, wenn ich dich von hinten ficke, kannst du mir sowieso nicht in die Augen gucken. So. Und dann wird sie plötzlich unsicher und sagt, hey, wieso, von wegen, hey, wir hatten noch keinen Sex. Und da kommt sowas, ja, irgendwie deine Muschi ist so riesig, so, du hast es nicht mitgekriegt oder so. Auf einmal werden sie beide super aggressiv zueinander. Und dann beginnt er, und sie so, nee, dein Schwanz ist so klein, deswegen habe ich es nicht gemerkt. Also das ist dann so der Sprech. Schön, wenn ich jetzt so explizit bin, aber so funktioniert es nun mal an der Stelle. Mir fallen da keine guten Paraphrasen ein. Und dann macht sie plötzlich einen Rückzieher und sagt, ach nee, ich mache sowieso nicht mehr Typ, ich bin eher mit Frauen oder sowas. Ja? Also zu sagen, in dem Moment, wo ihr nichts anderes bleibt, als sich aus Heterosexualität zu entfernen, um nicht mehr angreifbar zu sein, ist eine einzige Gelegenheit, die ich bewusst wahrgenommen habe, wo sie sagt, es gibt offenbar sowas wie Nicht-Heterosexualität. Ja. Hm? Ganz genau. Ja. Ganz genau. Das total. Also ich meine, das hat halt auch eine absolute, also ich meine, auch Sex in the City ist erstmal in Ordnung so, ne? Also da ist viel drin, was die Realität erstmal braucht. Aber zu sagen, wenn man schon sich so öffentlich macht und auch so viel, und das ist tatsächlich mutig, sich in dieser Szene so zu verhalten, ja, Dann leg einfach richtig los oder mach einfach gründlich. Du hast nichts mehr zu verlieren und das passiert halt nicht. Überhaupt nicht. Mm-mm. Es gibt, sie ist rausgekommen mit einem Track, wo sie mit King Orgasmus One, Frauenarzt und Bastelt dann Hengst so Sexualität fiktiv berichtet. Ja? Also sie mit den drei Typen. Und es gibt in der Juice, in diesem größten deutschsprachigen Hip-Hop-Magazin, eine Rubrik, herzlichen Dank, wundervoll, wo einer der Typen, der halt in dem Song auftaucht, mit diesem Song konfrontiert, also genau, die hören dann, also irgendwelche Rapper hören Songs von anderen Rappern und die kommentieren die. Und einer dieser drei Typen wird dieser Song vorgespielt und er soll darauf reagieren und alles, was er macht, ist zu sagen, ja, nee, finde ich scheiße. Und er ist einer der beiden Porno-Rapper schlechthin in Deutschland, so, ja, also... Es hält sich auch das Gerücht, dass sie ihre Texte nicht selber schreibt. Es gibt einen Berliner MC, von dem alle sagen, dass sie ihre Sachen schreibt. Und es ist halt so die Todsünde im Rap, seine eigenen Sachen nicht zu schreiben. Sie hat kaum Features mit irgendwelchen Leuten, was auch immer so ein Punkt ist, was halt Leute mit ihr Musik machen wollen. Und dann hat sie halt irgendwie, nachdem sie wirklich eine Menge Medienöffentlichkeit hatte und auch in irgendwelchen Filmen mitgespielt und ihre Promotion noch und so weiter, hat sie halt irgendwie einen Burnout gehabt, ist wohl irgendwie in einer Klinik gewesen. Und dann war sie halt nur noch die Psychonutte, die sowieso von jemandem ernst genommen wird. So. Ja. Aber zurückzukommen zu den 10 Geboten. Das 10. Gebot sagt nämlich, 10. lass dich nicht vom Arsch durchnehmen, nur um Jungfrau zu bleiben, denn dann bist du für den ausführenden Trottel eine dumme Groupie-Schlampe. Es gibt mittlerweile sehr gute Ärzte in dem Gebiet und rosettenfreundlich wäre das auch nicht gerade. Es gibt leider keine Fußnote dazu, was Rosettenfreundlichkeit sei. Ja. Es gibt auch so Sätze von ihr wie, so fix so viel du willst, hab Spaß, hab Spaß, hab Spaß. Aber sieh zu, dass du nicht zu früh damit anfängst, weil wenn du schon mit 16 so viel rumbummst, dann ist deine Muschi mit 30 ausgeleiert. Ja, das war einfach ein Versuch, irgendwas zu machen, glaube ich. Also ich fand spannend, wie Oliver Pocher, also ist ein völlig untergründiger Typ, also ich mochte das einfach, dass der kurz irritiert war. So, und ich wusste, was er damit anfangen soll. Und dann hat er diesen Flakon tatsächlich an einen anderen Gast weitergereicht. Und hat davon einen unglaublichen Anschluss von Harald Schmidt noch vorlaufende Kameras bekommen. Ja. Genau, ja, miese kleine, ja, so, ne, also zu sagen, also wenn sie das geschafft hat, dann war das schon mal gut, aber also sie sagt auch, okay, dass sie das als Parfum verwendet und so, aber es ist halt irgendwie immer so punktuell, mir fehlt das Durchgängige und ja, ist eine nette Idee, aber ich meine, es gibt so viele, viele coolere Aktionen, die sie machen könnte, so, wo sie nicht halt, ja, ach, das ist halt echt immer so, Mann, du machst so eine Welle, ja, du bringst so viel mit, so, machst doch einfach gründlich Scheiße, so, geh doch, es gibt so viele Bezugsmöglichkeiten, ja, in allen möglichen Szenen. Warum hört's da auf so? Man hat einfach schnell den Eindruck, dass es ja einfach um Aufmerksamkeit geht und nicht wirklich um die Inhalte. Also ich meine, wenn sie sich auch so ein bisschen als Sprachrohr von deutsch-türkischen Frauen in Deutschland sieht, ja, so, dann, warum wirft sie dann mal so eben in den Raum von wegen, okay, lass dich wieder zunähen? Also das ist, was ich da drin lese. Es gibt gute Ärzte auf dem Gebiet, so. Ja? Also sowas geht einfach nicht. Da fehlt mir einfach die Sensibilität für eine echt krasse Thematik. Oder auch so Sachen, dass es heißt, wenn sie gefragt wird, okay, was sagen deine Eltern dazu? Sagt sie einerseits, meine Eltern sind cool damit. Zwei Interviews später sagt sie, ja, mein Vater spricht nicht so gut Deutsch, der weiß das gar nicht so genau. Ja? Das sind halt die Frage, also mich ärgert es total, dass sie nicht einfach wirklich. Ach. Nee, das war ihre Abschlussarbeit. Ihre Dissertation handelt von der Semiotik der Kleidung. Genau. Das war nochmal schon nur einfach als. Aber Konstruktion ist ja trotzdem Realität so. Und deswegen will ich halt nicht aufhören, ihr abzufordern oder mir das zu wünschen. Was auch absurd ist, dass ich wieder an eine Frau dann nochmal die Erwartung stelle, dass sie besonders cool ist. So, ja? Also auch da ärgere ich mich dann auch über mich selber letzten Endes. Ja? So ein bisschen mit dem Blick auf die Zeit würde ich gerne noch zu einem anderen Phänomen kurz übergehen, abschließend. Und zwar zu KIZ. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so Berliner Rapper, die auf den ersten Blick so Bezüge machen zu so Antifa-Krams und 1. Mai und alles ziemlich wild. Und das Feuilleton sagt, hey, der eine studiert ja Soziologie und dann gibt es so Witz schlägt wie war das, Witz schlägt Gewalt oder so, war dann irgendwie so ein Interview übertitelt, also dass sie oft so ein bisschen als Gegenentwurf gestellt werden zu diesem ganzen stupiden Battle-Rap. Und tatsächlich als, ja, als progressiv verstanden werden über dieses Moment von Ironie. Weiß nicht, ich weiß auch noch immer nicht, also ich weiß nicht nur, wenn ich was Kunst ist, dann weiß ich auch nicht, was Ironie ist, wenn das Ironie sein soll, ja. Das Ding ist, deren aktuelles Album heißt Sexismus gegen Rechts. Nachdem das Ding ein paar Wochen draußen war und man Sexismus, den Begriff Sexismus gegoogelt hat, war der 6. Hit über Wochen bei Google nach so ein paar Wikipedia-Einträgen, was Sexismus sei, der Link zu Amazon, wo das Album verkauft wurde. Es gibt auf der Platte keine Textstelle, die erklärt, was das eigentlich soll. Das heißt halt einfach Sexismus gegen Rechts. Aber wir sind ja alle irgendwie gegen Rechts, wenn wir irgendwie links sind. Und es mit dem Sexismus, darüber lassen wir den Feministen vermutlich, ich weiß auch nicht genau. Ja. Die haben so einen Song gemacht mit Sido zusammen, spannenderweise. Der heißt Das System. Ich habe das Video aus dem Netz gesaugt. Illegal. Illegal. bitte nicht. Deswegen ist die Quali nicht so toll. Aber wir gucken da mal rein, das finde ich ganz spannend. Ich hoffe, man kann es... So. Müsst ihr euch kurz konzentrieren, dass man das einigermaßen erkennt. Das hier ursprünglich folgende Tonbeispiel wurde entfernt. Okay, also es gibt eine Demonstration auf der Reeperbahn pro kleine Schwänze. Der Song heißt Das System, ne? Die kleinen Dinge im Leben, lass den Schwanz nicht hängen, was auch immer sie reden. Also es gibt so eine Haltung von so ewig und 3 Tage Phallus, Power bis zum Anschlag am Hip-Hop, wird jetzt hier erstmal aufs Korn genommen und sie sagen, dass sie kleine Schwänze haben. Und das ist nicht so schön, aber man kann damit irgendwie umgehen. Ja? So erster Eindruck, hey cool, sehr schön, endlich sagt jemand so, ja, was auch immer. Und es macht alles sehr viel Spaß zuzuhören und es ist lustig. Er masturbiert mit einer Pinzette und so. Also ganz viele schöne Bilder, sprachlich alles sehr entzückend. So viele, viele Beispiele und so weiter. Das Problem ist dann aber, dass sie auf sowas zurückgreifen. Mein Schwanz ist so klein, er reicht nicht bis rein. Ich versuche deine Frau zu vergewaltigen und sie schläft ein. Ja? Ich wollte sie schänden, weil ich beichte im Gerichtssaal unter Tränen. Sie wollte blasen, er reichte nicht mal bis zu den Zehen. So. Und damit haben sie sich selber wieder diskreditiert so, und disqualifiziert. Das ist absurd. Ja? Also das ist halt, also das ist sozusagen meine Zusammenfassung zu dem Phänomen KIZ. Die sind krass lustig, die sind tatsächlich ziemlich clever so. Es gibt Situationen, wo du einfach da sitzt und dir das Lachen nicht verkneifen kannst, was einfach wirklich ulkig ist, weil es Spaß macht, weil die sich Mühe geben mit ihren Sachen. Aber solange sie noch auf sowas zurückgreifen müssen, und sie zeigen ja in 14 von 16 Zeilen in den Strophen, dass sie das eigentlich nicht brauchen, dass sie sich nur auf sich beziehen können, um lustig zu sein. Aber dann, sobald sowas wieder auftaucht, ist alles hinfällig so, ja. Und das ist halt das Absurde daran. Warum müssen die dieses wirklich teilweise lustige Album Sexismus gegen Rechts nennen? Sie würden es niemals Rassismus gegen Rechts nennen. Ja? So. Und das ist halt die Schwierigkeit tatsächlich. Und das ist eine Riesendebatte, weil also die Linke sich, wenn man so will, an dem Thema auch, wie auch, was weiß ich, jetzt nicht Anti-D und Anti-I im Vergleich mit Pro oder Contra KIZ oder so, ja. Aber das ist tatsächlich so ein Ding, weil es gibt diese Haltung von, naja, und Ironie und meine Güte und lass sie halt. Aber das treten sie am 1. Mai auf und sind mit uns. Aber ja, also zu sagen, das, ich finde, das spricht einfach für sich selber. Ja, damit haben sie bewiesen, dass sie es noch nicht verstanden haben, dass sie auf sowas offenbar zurückgreifen müssen. Ich weiß nicht, wer jetzt wie, in welcher Reihenfolge. Ich glaube, du hattest das. Aber warum braucht das so ein Bild? Warum muss das stattfinden? Genau. Warum muss das ist halt die Scheiße, ja? Also zu sagen... Weil sie beweisen in den restlichen Strophen, dass es halt auch anders geht, dass das mit dem Ironie-Ding und sie stehen dazu und lassen so, ne? Aber dann, das zeigt einfach das, was dahinter steht. Ja? Zu sagen, sie können halt mit so tendenziell irgendwie sich dekonstruierend mit ihrer Männlichkeit befassen, gerade weil sie im Rücken haben, diesen Habitus im Rücken haben und sich darauf verlassen können, dass die ganze Szene sie trotzdem cool findet. Irgendein Newcomer würde mit so einem Ding komplett floppen, ja? Aber sie wissen einfach, dass sie ihren Status haben, als Größen in der Szene und eben auch als Männer oder als Männlichkeiten. Deswegen, also, Und ich, manchmal möchte ich auch dann dreimal um die Ecke denken und sagen, ah ja stimmt, so haben wir es gemeint. So. Aber ich sehe einfach, also ohne zu sagen, Rezeption ist gleich Input A durch die Röhre ist gleich, nee, andersrum, Output A durch die Röhre ist gleich Input B am anderen Ende. Da passiert ganz viel, wissen wir, dass Medienrezeption ein wahnsinnig aufwendiger Komplex ist, der es kaum möglich macht, den zu erforschen. Also ich meine, es gibt ja kaum Studien zu Rezeptionen tatsächlich. Das ist ja immer, ne, das ist ja alles viel zu aufwendig und viel zu vielfältig und wahnsinnig groß so. Aber ich sehe halt durch die Arbeit mit den Jugendlichen so, dass der Gedanke, den du gerade geäußert hast, der findet da erstmal nicht statt. Nicht, weil die blöd sind, sondern weil das einfach, das, was intendiert ist, einfach anders oder was nahe liegt, einfach was, noch was anderes ist. Ja. Ich weiß nicht genau. Kannst du vielleicht ein bisschen die Moderation dann übernehmen bei der Gelegenheit? Weil muss ich mir nicht merken, was ich an mir... Kurzer Stromausfall. Ja, schwierig. Das ist halt eine. Macht man ein Interview mit der Bild-Zeitung oder nicht, ne? So. Also, wie gesagt, also das, was irgendwie so als jenseits von KIZ, als so Zeckenrap verstanden wird, im Sinne von, da gibt es Leute, die sich befassen mit Rassismus, Sexismus und so weiter, ist das eine Ding. Da gibt es Auftritte beim Ladyfest und bei der lokalen Antifa und dann gibt es die Hip-Hop-Szene. So. Es gibt fast keine Schnittmengen. So. Und also mein Versuch gerade halt diesen Schritt nochmal in die andere Szene zu machen mit dem Interview hatte zur Folge, dass ich einfach digital unglaublich auf die Fresse gekriegt habe und wahnsinnig beleidigt wurde. Also ich meine, im Prinzip geht es ja auch nicht um mich, da geht es ja um sozusagen eine Haltung, die ich zufällig ausgesprochen habe. So, ne? Also ich bemühe mich, das nicht persönlich zu nehmen. So. Aber das funktioniert echt tatsächlich fast gar nicht so. Und wenn, dann musst du so viele Kompromisse eingehen. Es gibt auch fast keine Features von, also es gibt dann halt irgendwie so linke Sampler, wo dann halt so ein, zwei Leute, die halt auch mit anderen mal und so, aber ansonsten ist das weitestgehend getrennt, weil es einfach inhaltlich clasht, das verträgt sich nicht. Und dann muss man halt überlegen, macht man denn noch einen Song, wo bestimmte Begriffe fallen in der Strophe von einer anderen Person oder nicht? So. Und dann sozusagen, also es gibt zum Beispiel von mir Features von vor ein paar Jahren mit Leuten, mit denen ich heute auf gar keinen Fall mehr Features machen würde, die mir tierisch zum Vorwurf gemacht werden, wo die Leute nicht sehen, dass das Ding 2004 ins Netz gestellt wurde und mir dann plötzlich eine Hassmail schreiben, warum ich so eine Scheiße mache. Ich sage, Schatz, ich guck da hin. So, das ist etwas her und hör jetzt, was ich jetzt mache. So, ich brauche die Gelegenheit auch, mich zu erklären so und zu rechtfertigen, dass sich Dinge verändern. Und zum Glück. Wo halt überhaupt kein Verständnis dafür existiert, dass theoretisch da ja irgendwie eine Konecke versucht würde oder sowas. Ja. Also es ist, gibt Leute, die sagen, ja natürlich müsst ihr da rein und euch da drin, also halt unterlaufen. So, ja. Und dann gibt es halt welche, die sagen, nö, das ist völlig inkonsequent, dass du mit solchen Leuten auch nur sprichst sozusagen. Ja. Also es ist bisher total schwierig tatsächlich. Also mein Auftrag ist es halt eher sozusagen Hip-Hop schmackhaft zu machen in einer Szene, die sonst Hip-Hop eher scheiße findet, genau aus den Gründen. So. Ja. Also das ist wenigstens die schmerzfreie Variante, andersrum ist es halt sehr ouch. Okay. So, dann gucken wir zum Ausgang noch ein Video und gehen alle pinkeln und rauchen danach. Das hier ursprünglich folgende Tonbeispiel wurde entfernt. Wer ist Traitor? Ja, wie auch immer. Gut. Schöne Zusammenfassung.